ein bisschen dazwischen quatschen. Hast du nichts dagegen, oder? Wenn ich mal dazwischen rede? Ach, der Kollege Langfeld lässt sich überhaupt gar nicht beeindrucken. Sitzt hier schön am Computer, checkt E-Mails, Gutscheine im Werte von 1200 Euro. Was hast du denn? Was hast du denn für Seiten da? Was ist eine poprockschule.de? Kannst du mir das mal erklären? Wer geht denn da hin? Haben die da richtig so Stullenbeutel, Turmbeutel, Hofpause? Hast du keine Ahnung? Verbreitest hier Sachen auf Sendungen, von denen du keine Ahnung hast? Naja, machen doch alle so, insofern. Berlin. Poprockschule-Berlin.de. Woher hast du denn die Adresse? Aber auch Kollege lang. Poprockschule-Berlin.de. Gibt's ja nicht. Ja, hast ja wieder toll was angesagt. Oh, können wir noch. Ja, können wir hin. Ja. Fang mal an. Ich fang mal an, oder? Quatsch mal noch ein bisschen auf die Musik drauf. Ja? Achso, das klingt super professionell, wenn ich auf Musik quatsche, oder? Was heißt, ja. Machst du da auch immer laufend. Sind da so Sachen, wo ich immer denke, ey, kick an. Das sind professionelle Moderatoren, die können auf Musik drauf reden. Kann ich ja praktisch nicht. Nee, stimmt nicht. Kann ich doch. Soll ich mal? Zeig mal gleich wieder. Ach, zeig mal. Ach, mein allerbestes. Ach, ist das toll. Ach, wie gern mache ich das. Ach, wie bin ich wieder begeistert von mir. Ach, was bin ich für ein Profi. Ach Gott. Sag mal, ihr das jetzt hier? Rock-Pop-Schule-Berlin. Was? Rock-Pop? Nicht Pop-Rock? Rock-Pop? Kick an, du. Wartet alle dir, wa? So, jetzt, Kinder, jetzt quatsch mal auf Musik hier. Oi, oi, oi. Das ist eben eine ordentliche Schule, oder? Ja. So, warum macht der das jetzt hier nicht? Ah, ich sag dir, da die selbstgebrannten CDs, ey. Meine innerseits zieht hier irgendwie die Industrie total baden. Aber dafür ist Radio machen und ich. Auf der einen Seite ist es leichter geworden, auf der anderen Seite ist es gar nicht leichter geworden, Radio machen, oder? Mit selbstgemachten. So selbstgebrannt die CD, dass ich beim LCD-Player hier aufgehe. Soll ich die mal ausschalten? Ja, das ist da irgendwo zu frisch. Da war eine CD drin. Das bestimmt ein Wurm. Der hat die aufgefressen. Ja, nicht. Da ist doch kein Wurm. Ich hab da keine Würmer auf. Ich hab die schon 10 Mal hier gespielt. So, Kinder, kommt mal hier mit unter meinen Tisch. Sag mal, ob das noch ein Sender hier in Berlin gibt, wo die Leute von unterm Tisch moderieren? Kaum, wa? Sag mal, aber ausstellen kann man die Uni mehr, oder? Mensch, jetzt mach doch mal auf hier. Blöder CD-Player. Ich sag dir, die Dinger, die werden immer. Die Technik überholt uns komplett. Ach, kick an. Hat er gemacht. Soll ich nochmal zumachen? Interessiert dich wahrscheinlich irgendwie nicht so. Ah, ich will hier nicht immer auf Hip-Hop-Musik reden. Da wird man ja blöde im Kopf. Naja, so ist aber auch nicht schön. Ich will ja schon auf Musik reden. Na, dann mach dir Musik an. Naja, will ich doch. Guck mal, warum? Ach, Mensch, jetzt. Mensch, nun mach doch mal. Mann, du sei doch mal nicht so. Mann, du hast hier plastiktütenweise Musik dabei. Ja, aber das soll ja mal. Muss jetzt die Ene sein. Ja, das muss die Ene sein. Ah, ist das gemeine, oder? Sag mal, ich wollte dir nämlich irgendwie zeigen, wie ich auf Musik moderieren kann. Naja, ach, Mensch, scheiße. Ah, ich wär gleich verrückt. Hier die Hörer, eben haben sie alle angerufen. Jetzt wissen sie, der alte Sack ist wieder mit sich selbst beschäftigt. Ja, keine Chance. Aber stimmt nicht. Hallo Hörer. Ach, scheiße. Hallo Hörer. Halt dein Maul. Mann, du warst doch nicht gemeint. Hallo. Ah, Tag. Tag, super. Soll ich dir mal zeigen, wie ich auf Musik moderieren kann? Ja, musst du machen. Na, und jetzt aber ab jetzt. Ah, nee, falsch. Hier, ab jetzt. Aber dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Kannst du nicht, Kollege Langfeld, Luftgitarre spielen zu deiner wunderbaren Musik? Du kannst nur immer so die Arme überkreuzen, oh, yo, man, oder? Wie, was machst du? Giftfinger. Giftfinger? Gichtfinger, genau, Hip-Hop-Gichtfinger. Ah, das muss aber nicht sein, man kann nur schön... Ach, Luftgitarrenwettbewerb, Mensch, Hörer, du kommst ja direkt zu kurz, oder? Ja. Ja. Worüber wollen wir heute reden mal? Na, wisst ihr, wenn man euch selber reden lässt, ey, dann kommt ja nichts raus. Ja. Ihr braucht ja eine starke Führungshand, oder? Ja, kannst du mal wieder mal machen. Ja, Moderator, gib vor, wir folgen. Ne, kannst du mal wieder machen, dass bloß die Hörer reden. Ja, hab ich doch schon, also andeutungsweise. Das wird irgendwie echt, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal den Hörer, mit dem du reden kannst und danach hören wir uns mal an, einen Hörer, der da Zensuren drauf gibt. Einverstanden? Okay. Ja, jetzt hier, Wom, hier hast du ihn. Hallo, wer bist denn du, anderer? Ja, ich bin Bonanza. Ja, Bonanza, hier hast du ihn, mit dem du dich unterhalten kannst. Ja, Taschen, wer bist denn du? Ja, Tag, ich bin Toni. Toni? Hm? Toni aus Bulgarien oder was? Was? Toni aus Bulgarien? Nö. Sondern, was wo? Wieso soll denn er aus Bulgarien sein? Kennst du nicht Toni aus Bulgarien, Mann? Nee, ich kenn nicht Toni aus Bulgarien, Mann. Ist das ein Hip-Hop-Liedchen? Warum kennst du nicht Toni aus Bulgarien? Na, sing doch mal an. Wie, sing an? Na, sing an, dass man eine Vorstellung kriegt. Wer ist denn Toni aus Bulgarien? Ist das eine Zeichentrickserie? Ist das ProSieben? Was ist denn das? Ist das eine Bravo? Fotostory? Irgendwie alle zu Sachen? Chila de Puta, Alter. Was ist das? Chila de Puta. Was ist denn Chila de Puta? Chila de Puta, weißt du, was das ist, Mann? Ja, was denn, Mann? Jetzt redest du mit mir, du sollst mit dem Hörer reden. Ich hab nur mal eine Zwischenfrage gestellt. Aber wenn ich mal eine Zwischenfrage stelle, eine Antwort krieg, trotzdem nicht. Warte mal ganz kurz, wer bist du denn überhaupt? Ich bin... Icke? Ja. Du fragst mich, wer ich bin? Natürlich. Wo hast du denn angerufen, sag mal? Ja, bei Fritz, aber ich hab... Es ist schrecklich, ne? Ich bin Fritz. Hallo. Ah. Wie heißt du? Fritz heißt du? Ja. Du hast echt Fritz? Ja. Ist aber alles... Ja, und der Sender, den kenne ich noch, da war der so, da hing er mir bis zum Knien. Ach so. Mann! Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, wo soll ich denn herkommen? Hör dir jetzt hier an? Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Dann habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte so, ist jetzt klar, ist jetzt klar? Sag mal, warum rufst du hier überhaupt an? Ja, hör mal. Warum rufst du jetzt hier überhaupt an, sage mal? Warum rufst du hier überhaupt an? Du kannst ja nicht mal auf meine Frage, wer Toni aus Bulgarien ist, antworten und weißt nicht, warum du anrufst. Also hör mal zu, mein Freund. Mein Freund, das ist schon mal weit in die Zukunft gegriffen, mein Freund. Ob wir jetzt gewissermaßen Freunde sind, ob wir Freunde überhaupt werden, das steht noch in den Sternen. Hallo? Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe? Okay. Nicht du, Mann. Fritz. Ich bin ja nicht dein Fritz. Doch, Mann, bist du. Nein, bin ich nicht. Ey, Fritzchen, Alter. Jetzt hör mal zu. Hast du von The Next... Kindersenderhörer. Kindersenderhörer? Ha, ja, du. Du bist Kindersender? Nein, du. Nee, ich bin doch kein Kindersender. Nein, Jugendsenderhörer. Ist ja jetzt auch real. Jugendsenderhörer, hallo? Ey, du bist ein Pommesfritzchen, oder? Was? Bist du Pommesfritzchen? Nein! Alter, sag mal, was soll... Muss ich mich jetzt hier so beschimpfen lassen? Ich beschimpfe dich. Die Sendung entgleitet mir ja wieder. Okay, ist egal. Echt, hier noch keine 10 Minuten auf Sendung? Schon ist wieder alles zack gegen die Wand gefahren. Nein, jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt klären wir mal die Sache auf. Alter! Also eben noch Freund und jetzt Alter! So geht es weiter. Und was sollte passieren? Der Hörer sollte sich mit sich unterhalten. Toni! Hm? Wo kommst du her? Aus Bulgarien! Wer ist denn nun Toni aus Bulgarien? Bist du Toni aus Bulgarien? Wer ist denn nun Toni aus Bulgarien? Toni aus Bulgarien ist ein guter Kumpel, Mann. Ich dachte, ja, du wirst doch wohl einen guten Kumpel an der Stimme erkennen. Da kannst du doch hören, dass es nicht Toni aus Bulgarien aber ist. Ich wollte dich nur ein bisschen verarschen. Guter Kumpel. Wen wolltest du verarschen? Ja, mich? Wolltest du mich verarschen? Du wolltest mich verarschen? Ich? Du wolltest mich verarschen? Du rufst ja beim Sender an, um mich zu verarschen? Wo sind wir denn? Kann nicht sein. Jetzt wird er ja gleich wieder verrückt. Mein lieber Scholli, na die Sendung, ey. Oh, die kannst du wieder weghauen, in die Tonne treten, sagen, dass man da so einen Hals gehabt hat. Boah. Kommt, lasst uns auf Musik moderieren. Wie bitte? Ich wollte jetzt nicht böse rüberkommen, verstehst du? Ich wollte mir ein bisschen... Wer wollte böse rüber? Ich komme böse rüber? Wie denn das? Du, warum hast du denn überhaupt angerufen? Du kommst doch nicht böse rüber, du kommst gleich. Toni, sag doch mal was, lass mich doch ja nicht alleine. Sag mal, das ist doch unglaublich, der beschimpft mich als Freund. Frag dich, ob du aus Bulgarien bist und du sitzt da und hörst dir das an. Ey, Kuttner, hau so geht das doch nicht. Na, raushauen ist das Einfachste. Raushauen ist blöde. Raushauen kann jeder jeden. Ey, hör mal zu. Man muss dem Unheil die Stirn bieten. Pommes Fritzchen. Verstehst du, wo die Not am größten ist, die Hoffnung nah, oder wie das heißt, wie eine Last von Scheitern auf den Schultern zu behalten. Kurve, die ich meine. Halt Maul, Alter. Ja. So ist aber auch kein Umgangston hier, als Maul, Alter. Das möchte ich hier nicht in meiner Sendung haben. Oder Kurva Toni. Hä? Kennt ihr die? Alles labert doch mal was. So. Was ist los, Alter? Ja, pass mal auf, jetzt wollen wir mal. Herzchen, Herzchen, ganz vorsichtig. Jetzt mal hier auf Warteschlange gesetzt, Bede. Schwupp, sind Sie mal ruhig. Und jetzt wollen wir mal den Hörer, der soll mal eine Zensur geben. Hallo, Hörer, wer bist denn du? Ja, ach Mensch, hallo, wer bist denn du da? Ich. Ach, das ist auch keine Antwort. Hallo, wer bist denn du? Na, sag doch mal, was ist denn hier los? Hallo. Ja, Abend, ja, Abend, hast du jetzt dem Gespräch folgen können zwischen Toni und hier dem Typen, der mich Freund genannt hat? Ja, habe ich. Und, kannst du doch mal eine Zensur geben? Wie? Ich fand super von dir, wie du den... Von mir? Ja, wie diesen mega coolen, super Gangster... Nein, es ging auch nicht um mich, aber die Frage war, würdest du jetzt dem Gespräch zwischen den beiden weiter zuhören wollen? Zwischen dir und ihm, ja. Achso, ne, ich will doch ja nicht reden. Ich versuche doch immer hier eine schrittweise Demokratisierung dieser Sendung. Verstehst du? Also so wie, gewissermaßen, gib den Irak den Irakern zurück. Ja, gib diese Sendung den Hörern. Und man hat natürlich mit einem total demokratieunfähigen Pakt zu tun. Total, alle irakische Hörer quasi. Alles irakisch. Zanken nur rum, beschimpfen sich, sowas. Also ich bin kein irakischer Hörer, möchte ich nicht. Nein, ich meine jetzt Mentalitäts-Iraker, demokratieunfähig. Da muss, verstehst du, richtig eine ordentliche, schöne demokratische Verfassung muss darüber geknattert werden, so wie über die Sendung im Grunde auch, versuche ich ja. Ich bin gewissermaßen der Paul Bremer der Berliner Rundfunklandschaft. Und versuche das jetzt hier zu demokratisieren. Und hab's mit bekloppten Berlinern zu tun und Brandenburgern. Was soll denn das heißen, bekloppte Berliner? Naja, praktisch Schiiten, Kurden, Sunniten. Keiner kann keinen leiden. Ost-Berlin, West-Berlin, Brandenburg. Ich kann alle leiden. Du kannst alle leiden? Ja. Ja, aber miteinander auskommen, miteinander reden. Ihr wisst ja, was eine dufte Sendung machen. Das ist eben schwer. Ja, ihr wisst ja, was diese Sendung zu Wohlstand, Frieden und Glück zu führen. Ohne, dass da immer der Zivilverwalter Jürgen Kuttner da sitzen muss und die Knute schwingen. Zu Wohlstand, Frieden und Glück. Wohlstand, Frieden und Glück. Das ist ein... Es ist eine hohe Herausforderung, ist klar. Ja. Ja, aber darunter tue ich's nicht. Ich mache da jetzt hier keine Quatschsendung. Wir sind doch hier neben Kindergarten. Nein, das ist eine hochkultivierte Sendung. Genau, denke ich auch. Hochkultiviert, aber dadurch natürlich so elitär, autoritär, wie Hochkultur eben ist. Vorne sitzt der Klaviervirtuose und unten sitzt das Publikum und hört sich das an. Finde ich aber nicht schön. Jeder soll ran ans Klavier. Dazu muss man natürlich aber Klavier spielen können, das ist mir schon klar. Und im Grunde ist es jetzt hier auch eine gigantische Klavierschule. Du kannst jetzt gewissermaßen das Sendegebiet als Irak betrachten oder als Klavierschule. Klippschule, Klavier-Klippschule. Wie wär's mit einer Klavierschule im Irak? Einer irakischen Klavier-Klippschule. Oh ja. Damit hab ich's zu tun. Und stehe jetzt als gouvernantöse Klavierdemokratie-Truller hier vorne. Und wenn ja nicht mehr geht, dann lass ich die Panzer los. So. So, na, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Oh, jetzt tut mir leid. Ja, ach, hier, nee. Seid ihr beiden noch da? Ja, hallo? Ja, hallo, hallo. Schade, ich hab ja die Hoffnung gehabt, dass ihr aufgegeben habt. Christian, chill mal jetzt ein bisschen. Was ist jetzt los, Mann? Worüber reden wir heute? Naja, ich wollte, aber ihr redet, ihr könnt da ja nicht reden miteinander. Ja, aber du ganz weit dazwischen. Naja, aber stimmt doch ja nicht. Ach, ist doch Quatsch. Ich will dazwischen reden. Ey, sag mal. Sag mal, wie kommt... aus der Zone? Also meinst du jetzt die amerikanische Besatzungszone, die britische Besatzungszone oder die französische Besatzungszone? Die oder die sowjetische Besatzungszone? Die sowjetische Besatzungszone, genau die aus meine ich. Aus der Zone komme ich? Aus welcher Zone kommst du denn? Na, ich komme nicht aus der Zone. Natürlich. Ich komme aus der amerikanischen Zone. Na, er ist auch eine Zone. Zone ist Zone. Zone ja, ist aber Zone. Ich rede von der Zone. It's a Zone. Ich rede von der Zone. Ja, ja, aus der. Ja, verstehst mich schon, was? Ja. Okay, wo ist denn Toni? Hier bin ich. Er traut sich nichts mehr zu sagen. Ja, weil er Angst Toni, hat, weil er Angst hat, dass du ihn auch gleich Freund nennst. Alles denn tut er nichts? Was? Nichts mehr. Wie bitte? Ihr müsst ein bisschen lauter reden, die Musik ist so laut. Hallo, was? Hey, ich verstehe nicht. Hey, sag doch mal. Wie bitte? Hey, Pommes. Hallo. Hallo. Ich höre nicht! Pommes! Hallo! Ist das ein Krach hier? Naja, so muss Jugendradio sein eben. Schön laut! Und dem Hörer den restnasse Schripper aus dem Schädelgebäude fegen. Was? Nichts. Ey, Fritzchen, mach mal von Snoop Dogg. Ich will jetzt vorrappen, Mann. Du wolltest doch auf Musik sprechen. Will ich jetzt auch machen. Na, hier ist da Musik. Hallo? Ey, Fritzchen, bist du hallo oder? Hallo, hört mich hallo, jemand? Hallo. Ich verstehe Sie nicht. Hallo. Hallo. Oh, hallo, Roger. Oh. Ey, bist du hallo oder Ballo? Hallo. Oh, der Schneewind pfeift hier durch Sendungsgebirge. Alle Hilferufe trägt er hinfort. Niemand kann sie verstehen. Oh, ich bin hier ganz alleine. Hilfe! Holt mich raus hier! Ah, ist das ein Krach? Oh, das soll eine Radiosendung sein. Wo sind wir denn hier? Hilfe! Hallo! Du brüllt doch nicht so rum, sagt man. Das ist unzivilisiert, irgendwie so brüllen. Hey, Dürrem. Sag mal. Ey, weißt du, was ein Bocktail ist? Ein Cocktail? Ein Bocktail, Mann. Ein Cocktail? Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Bocktail, Mann. Ein was? Bande, Alter. Ein was? Ein Bocktail. Ein wie bitte? Was? Ich verstehe dich nicht. Bocktail, Mann. Du musst lauter reden. Mann, Toni, bist du noch da? Toni, wo bist du denn? Ich bin da. Ich glaube, wir haben Toni verloren. Wir müssen zurück ins Basislager. Der Sturm ist zu stark. Wir müssen Toni zurücklassen. Aber Toni, er wird wohl nicht überleben. Ja, aber wer sich in die Farbe gibt, kommt darin um. Hilfe! Hilfe! Was tut man? Hilfe! Arbeiter! Hilfe! An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Arbeiter, Hilfe! Hallo, Hilfe! Deutsche Bank! Hilfe oder Pilfe? Na, Kopper von der Deutschen Hilfe. Bank und... Oder Zilfe. Hilfe, bitte. Hilfe! Hilfe oder Kilfe? Hilfe! Sag mal, die spielen schon wieder Fußball heute, wa? Ja, Stuttgart. Gegen wen denn? Chelsea, Mann. Gegen wen? Stuttgart, habe ich verstanden. Wie bitte, wer ist der Gegner? Chelsea. Wer? Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Die Musik ist so laut. Magdeburg. Scheiße. Kann denn nicht mal jemand die Musik leiser machen? Oh, ist das schrecklich. Hilfe. Hilfe, so ein unsäglicher Krach. Leiser. Okay, Mann. Check mal out hier. Yeah. fiese Schweineblende, wa? Man wüsste doch ganz gerne, wie es eigentlich weitergeht. Naja, bleibt gewissermaßen im Herzen von Jimi Hendrix B und verschlossen. Wenn Fritz in Frankfurt oder dann 101,5. Fritz Info. Und das um sage und schreibe 22:31. Eine Bemerkung zum Wetter vorab, lieber Hörer, lieber Kulturradio-Hörer. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 1 bis minus 1 Grad. Besonders im Fläming besteht Glättegefahr. Morgen auch wieder trübe, Schneeregen oder Regen bei 3 bis 5 Grad. Und jetzt, das freut mich besonders, Alarm! Die Meldungen mit Gerald Kötterheinrich. Achso. Ja, bis dahin perfekt. Der ältere der beiden Washingtoner Heckenschützen soll hingerichtet werden. Ein Richter bestätigte das Todesurteil eines geschworenen Gerichts. Mohammad und sein Komplize Liboyd Malvo hatten in der Umgebung von Washington im Herbst 2002 10 Menschen aus dem Hinterhalt erschossen. Das endgültige Urteil gegen Malvo soll morgen fallen. Die Berliner SPD hat nach einer parteiinternen Prüfung 3 Buchungsfehler bei ihrer Wahlkampffinanzierung 2001 eingeräumt. Danach wurde das Sponsoring einer Wahlparty durch den früheren Bauunternehmer Specker nicht erfasst. Auch die kostenlose Überlassung des Atriums am Potsdamer Platz und des Restaurantschiffs MS Hoppetosse durch Daimler Chrysler tauche im Rechenschaftsbericht nicht auf. Der Präsident des Fußball-Bundesligisten TSV 1860 München, Wildmoser, und sein Sohn sitzen in Untersuchungshaft. Die beiden sollen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Münchner Fußballstadions Schmiergelder erhalten haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden insgesamt 2,8 Millionen Euro gezahlt. Der Tropenpark in der ehemaligen Cargo-Lifter-Luftschiffhalle in Brand kann gebaut werden. Die Investoren hätten alle Auflagen für die Genehmigung zum Ausbau der Halle erfüllt, sagte der zuständige Baudezernent. Nun könnten die Baufreigabe und die Ausschreibungen beginnen. Und Champions League vielleicht noch ganz kurz. Zwischen Chelsea und Stuttgart steht es kurz vor Schluss 0:0, was nicht ganz so gut für Stuttgart ist. Ui, hallo Autofahrer. Mein Verkehr ist gerade auf die Erde gefallen. Ja, hallo, wir sind alle hier. Übrigens, ja. Wusstest du, die Cargo-Luftschiffhalle steht in Brand? Nee, überhaupt nicht. Ich hab da auch gestockt. Ja, in Brand, gut. Also der Verkehr auf Fritz, A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Ciesa ist die rechte Spur nach einem Unfall mit einem LKW blockiert. Und Stadtautobahn Berlin A111, das ist der Autobahnzubringer Richtung Hamburg. Die Autobahn ist wegen Bauarbeiten zwischen Tunnel, Flughafen Tegel und Weidmannslusterdamm, Hermsdorferdamm bis 5 Uhr früh morgen gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Sie ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Die Fritz Disco. Am Samstag ab 22 Uhr in der Disco Zeckerin. Mit Fritz DJ René und Guests. Fucking und David. Die Fritz Disco. Und im Radio? Fritz. So, ach so, was würde ich jetzt machen hier? Bitte erstmal. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. So, wo sind wir denn hier? Ach hier, genau. Wenn man normal, das ist ein bisschen professioneller wirkt. Das wirkt mir irgendwie heute. Das ist mir hier alles eine Spur zu unprofessionell. Das ist nicht schön, wenn hier irgendwie im Radio. Das ist irgendwie auch kacke hier alles. Naja, geht doch. Nun mach mal, Billy. And I remember the breath of my father. His kisses were bitter and damp. The romance of the bottle dragging him down to awaken disheveled in the tank. And there's no sea deeper than the piss of the bottle, and none speaks the truth like the drunk. Whiskey runs through me like a sorrowful river. I'm down on my knees and I'm sunk. And I remember my mother hitting the gin. She fell and we thought she was dead. naked and doll-like, his skull face was shouting. We ran to our room painted red. And there's no sea deeper than the piss of the bottle, and none speaks the truth like the drunk. Whiskey runs through me like a sorrowful river. I'm down on my knees and I'm sunk. Hot for women, we curse and abuse them. They say we ain't got no respect. Full of bravado, godless and fearful, we pray no one will detect. And there's no sea deeper than the piss of the bottle, and none speaks the truth like the drunk. Whiskey runs through me like a sorrowful river, I'm down on my knees and I'm sunk. And there's no taste sweeter than the rush of hot vomit sieved through decaying back teeth. I'd whisper I love you and quit all this hating, but in truth I ain't got the belief. And there's no sea deeper than the piss of the bottle, and none speaks the truth like the drunk. Whiskey runs through me like a sorrowful river, I'm down on my knees and I'm sunk. Smashed and dishevelled, of course they did wreck us, poisoned by our own bitter cup. Stumbling and hoping inside I was lonely. I'm sick and I'm down and I'm drunk. And there's no sea deeper than the piss of the bottle, and none speaks the truth like the drunk. Whiskey runs through me like a sorrowful river, I'm down on my knees and I'm sunk. Lieber Hörer, was ist denn das für eine Sendung hier? Na, dann will ich das mal hier mit so einem Dings da erklären. Schon wieder irritiert, eine Leitung frei, was soll das? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So scheiße, tipp Kompliment, ich will mal nicht hören. Huh, du siehst ja 10 Jahre jünger aus. Sag mal, ich vor einer Woche 10 Jahre älter ausgesehen, oder was? Das ist ein Ärger. Junge, gut aussehende Frauen kommen hier rein und sagen, siehst du 10 Jahre jünger aus. Gott, die möchte man nicht. Verdammt. Das ist auch irgendwie total flötlich, irgendwie lässige Komplimente zu machen. Naja, das erinnert mich an die Bemerkung von Franz Josef Strauß. Es gibt eben Fragen, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann, aber das muss man eben überlegen. Also wenn so perfide Fragen stellen, ist toll, wenn man auf ein schlichtes Gemüt zum Beispiel die Frage, haben Sie denn endlich aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Da sieht man mit Ja scheiße aus und man sieht mit Nein auch scheiße aus. Der gute Franz Josef, der liebe Gott habe ihn selig, wusste das. Hallo, wer bist du? Du hörst dich ja 10 Jahre jünger aus. Raus ist er. So, was ist denn das hier? Naja. Das ist jetzt die Telefonnummer, die da drunter läuft. Man versteht die leider nicht. Ah, ist das ein Ärger. Jetzt hat man die Telefonnummer nicht verstanden. Oh, ist das blöde. Ah, ist schon widerlich. Mann, diese blöde, laute Musik, das macht mich fertig hier. Aber andererseits, macht doch mal hinter die Musik leiser, aber andererseits, ich meine, will man bei einer Sendung anrufen, wo man mit der Telefonnummer penetriert wird, wo man jetzt gewissermaßen wie so ferngesteuert, ha, das ist die Telefonnummer, ruf du an, ruf sofort an und du siehst 10 Jahre jünger aus. Nee, ist so blöde, oder? Hallo, wer bist denn du? Hi, hier ist Livia. Livia! Ja. Livia, hieß nicht so Cäsars Mutter? Nee, glaube ich nicht. Was heißt denn glaube ich nicht? Kontrollieren wir gleich. Internet. So. Wie heißen denn deine Kinder? Ich habe noch keine. Ja. Ich bin 14 Jahre alt. Ja. Wirklich? So ungefähr. 14? Nee, super. Ich bin 13. 13? Ja. So, jetzt kicken wir mal. Soll ich mal jetzt hier bei Google Cäsar und Mutti eingeben? Mal sehen, was rauskommt. Mach. Cäsar, Mutti. Da müsste doch eigentlich der Name von Cäsars. The Mutti Chronicles. Ah ne, wir sagen mal Seiten auf Deutsch. Oder es gibt ja immer wieder Hörerbeschwerden, dass ihr irgendwie... Achso, da war... Mutti hat... Julius, nee, ist so blöder. Kommen irgendwie doofe Witze. Immer nochmal zurück. Cäsar, Mutti. Nee. Mutter, schreibe ich doch mal lieber Mutter, oder? Ja. Mann, dass die Altphilologen aber so pingelig sind. So, wie heißt denn die? Kann man hier mal jemanden anrufen, der weiß, wie Cäsars Mutter heißt? Das ist jetzt hier nicht so schnell rauszukriegen. Ich glaube, Augustus Frau hieß Livia. Echt? Ja. Ich gebe mal Livia ein, oder? Dann wird man doch rausfinden, wer Livia war. Livia! Livia. So, ja. Jetzt machen wir mal Livia. Nein, du doch nicht. Ja. Sondern hier die Google-Seite. Livia. Was sag mal, das ist ja irgendwie schrecklich. Das ist halt schrecklich am Internet. Nur so. Aha, Livia Macrinus, Tino Klotz, Andreas Heidenreich. Möchte man mit denen zu tun haben? Nee, wa? Nee. Darum geht man doch nicht. Nee, darum geht man doch nicht ins Internet. So, immer noch nicht. Livia, hier, Livia, Definition. Sie entstanden, papa, heiratete, Tiberius, Ja, doch, sieht so aus. Nero. Ach, war doch stimmt, die dritte Frau von Augustus. Ja, siehst du? Genau. Ja. Kick mal einer an. Schön. Durch ihren Enkel Claudius wurde sie 42 zur Göttin erhoben. Oh, nicht schlecht, oder? Ja, kannst mal sehen. Livia, meine Göttin. 13 bist du? 13 bist du? Was? 13 bist du? Ja. Boah, ist das nicht schrecklich? Was? Na, 13 zu sein. Nö, geht eigentlich. Doch, das ist fürchterlich, glaub mir. Wenn ich daran zurückdenke, als ich 13 war, da wird mir ja, puh, 13, du armes Kind, was machen wir denn mit dir? Da muss ich ja ganz nett sein, Livia. Kann ich nicht mal mit dem Hörer sprechen? Livia, meine Süße. Ja, mein Süßer. Livia, nein, das oder nicht. Ich sehe heute 10 Jahre jünger aus, aber bis 13, das schaffe ich auch nicht mehr. Ach, meine kleine Livia. Ach, dass du hier anrufst im Radio. Ach, ist das schön. Livia. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn genau. Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Ja, genau. Du willst mit einem anderen Hörer telefonieren. Ja. Aber Livia, du wirst enttäuscht sein. Du hast jetzt gerade so einen netten Gesprächspartner, der auch 10 Jahre jünger aussieht. Und ja. Du willst jetzt trotzdem mit einem anderen Hörer reden. Aber ich meine, Lieber, was wird da passieren? Da wird ein 14- oder 15-Jähriger in der Leitung sein. Und der wird sagen, Livia, wo rufst du an? Und dann sagst du, wer bist du, wie heißt du, von wo rufst du an? Und dann ist irgendwann mal klar, von wo er sie anruft. Und dann, naja, wie war dein Tag so? Und dann werde ich als Toni aus Bulgarien. Dein Tag so. Naja, aber du wirst dich dann mit Kem über Kaiser Augustus unterhalten können. Nee, der war ja auch langweilig. Der war doch nicht langweilig. Der sah extrem gut aus. Ein jugendlicher Herrscher. Und der war gewissermaßen der JFK des Römischen Reiches. Der Kennedy. Verstehst du? Und du gewissermaßen praktisch Olle hier Dings da. Jackie. Jacqueline. Die ja dann auch einsam gestorben ist, oder? Hatte jeder dann noch Onassis und die ganze Scheiße. Alles mir jetzt egal. Aber das interessiert dich auch ja nicht. Onassis, oder? Nee. Onassis, Olassis, würdest du da sagen. Lieber ein Karlauer Lauer. Bitte, hast du einen Hörer. Hi. So, Hörer, wer bist denn du überhaupt? Warte mal, der wird jetzt erstmal gecheckt, Livia. Du bleib mal jetzt ganz ruhig. Hallo, Hörer, wer bist denn du? Sven, derjenige, von dem du den Spruch hast. Wer bist du? Wer bist du? Sven. Sven? Ja, der. Das ist der Materielle. Wie alt bist du, Sven? Ich bin 16. Oh, schrecklich. Aber warte. 16. Oh, du auflegst. Horrido, ich leg da überhaupt ja nicht auf. Ich checke jetzt nur ab, ob du jetzt gewissermaßen die Fähigkeit hast, Livia in den fesselnden, spannenden, auch für andere Zuhörer interessante Gespräch zu verwickeln. Sven! Ja? Was zeichnet dich denn aus, jetzt hier dich an die Öffentlichkeit, an die Berlin-Brandenburger, und das wird ja teilweise ist ja am Kabelsatellit, bis nach Australien über Internet zu hören, zu wenden? Dass ich dir einen Spruch gegeben habe, den du in deiner Sendung mehrmals verwendest. Nie war ein Karlauer Lauer? Richtig. Dankeschön. Onassis, lass es. Onassis, lass es. So, naja. Und du würdest dich jetzt mit Livia unterhalten wollen? Ja, warum nicht? Worüber? Ja, nicht warum nicht, warum nicht. Naja, warum nicht? Warum will ich wissen? Nicht warum nicht, sondern warum? Nicht immer so passiv Verteidigung. Ja, warum denn eigentlich nicht? Nee, so nicht, sondern, na, weil, erstens, zweitens, drittens, Tagesordnungspunkt 1, Tagesordnungspunkt 2, Tagesordnungspunkt 3. So führt man offensive Marketinggespräche. Okay, der Standort Deutschland. Erstens gefällt mir der Name, zweitens hat sie eine sympathische Stimme. Und drittens... Oh, jetzt lass doch nicht deine Hormone sprechen. Na, auch wenn man 16 ist. Und jetzt gewissermaßen der Gefühlshaushalt immer wieder außer Kontrolle gerät, wenn man jugendliche weibliche Stimmen hört. Aber die hat doch eine sympathische Stimme. Ja, warum nicht? Oh, sympathische Stimme habe ich selber auch nicht. Immerhin weißt du es. Ja, und mein Name gefällt dir. Und darum rufst du an. Weil, ach, ey, warum rufst du an hier? Ja, guck da, weil du so eine sympathische Stimme hast und dein Name gefällt mir auch und so. Nein! Doch? So, ja! Naja, klar, ich habe eine sympathische Stimme. Wobei, die wird heute nicht mehr durchhalten, wenn ich jetzt hier noch 2,5 Stunden so durchbrülle. Was denn ist Livia und mich, die deine moderieren? Na, hahaha! Würde ich ja gerne. Dann gibt's aber wieder allseits Hörerbeschwerden. Wieso? Warum sagst du nichts? Diese 13 plus 16, 29-Jährigen sind da so, da kommt ja nichts. Worüber willst du dich denn jetzt mit Livia unterhalten? Und jetzt mal richtig ein Thema, wo man denkt, oh, das würde mich interessieren, da höre ich gerne zu, das ist spannend, das hat's in sich. Darüber können wirklich nur ein 16-Jähriger und eine 13-Jährige kompetent reden. Das ist gewissermaßen wie der Wahlforscher am Bundestagswahlabend kurz nach 18 Uhr. Dann sagt, boom, da bewegen sich die Wählerströme hin, darum haben die verloren, darum haben die gewonnen. Das will man ja dann wissen. Also dass es so was existenziell Drängendes kriegt, verstehst du? Worüber willst du dich denn jetzt mit Livia unterhalten? Über etwas was wäre denn zwingend? ja, aber nicht, wo kommst denn du her? Man müsste wie war denn dein Tag heute? Nein. Willst du auch so gerne tanzen wie ich? Wir könnten ja darüber diskutieren, was die Hörer ansprechen würde. Ja, das wisst ihr doch nicht. Nee, aber wir sind ja selber Hörer, also könnten wir unsere Meinung... Ja und, aber gerade der Hörer weiß ja nicht, was er will. Der kriegt die größte Scheiße vorgesetzt und findet dann hinterher Dufte. Hallo, und weiß nicht, dass es Scheiße ist. Hallo, wir sind 16 und 13, wir sind besonders... Hier so, warte mal, ich werde mal jetzt mal kurz mal Livia checken, ja? Bleib du mal jetzt mal ruhig hier. Hallo, Livia, bist du noch da? Ja. Hast du dich jetzt hier schon total verknallt in alles, Sven? Findest du den auch so interessant? Hat er so eine süße Stimme? Ja, er hat eine tolle Stimme. Oh, er hat eine tolle Stimme! Sag mal, wir sind hier nicht bei Deutschland sucht einen Superstar. Hat eine tolle Stimme und irgendwie auch die Ausstrahlung, die stimmt irgendwie auch. So, worüber wollt ihr euch denn jetzt unterhalten? Livia! Ich meine, denk dran, du bist die langjährige dritte Ehefrau von Kaiser Augustus. Ja. Und 42 zur Göttin erhoben. Da unterhält man sich nicht einfach so mit Svens über irgendwelchen Alltagsblödsinns, Drecks, Scheißen, Kackmist. Sondern da muss man eine Höhe halten. Du bist Livia. Verstehst du? Da lässt man sich nicht in irgendwelche du hast ja eine tolle Stimme, von wo rufst du denn an? Gespräche verwickeln. Ja. Da muss er Verstehst du? Ja. Ja. Naja, dann versucht mal. Wer macht denn da so Knackgeräusche? Livia! Das bin ich. Das bist du? Ja. Ja, kannst du nicht mal aufhören, Knackgeräusche zu machen? Das ist mein scheiß Telefon. Na, dann hau doch mal drauf, dass es aufhört zu knacken. Aber jetzt hau nicht auf die Dinger, sondern hau an, also von der Seite gegen. Hallo, wartet jetzt das Hauen? Hm? Hast du jetzt das Telefon gehauen? Ja, das ist ein böses Telefon, das kriegt keiner. Ja, das ist ja ein Sud, aber das war ja jetzt irgendwie so zärtlich. Sag mal, das ist ja jetzt kein Neugeboren, dein Telefon, das ist ein alter Sack, den kann man irgendwie richtig so. Und diese tätscheln. Naja, gut. Wie hast du denn, Sven? Hallo Sven, bist du noch da? Ja, aber selbstredend doch. Ja, Livia ist jetzt auch da, die ist gesprächsbereit. Ja. Und Sven, ich sag dir, die langjährige dritte Frau von Kaiser Augustus. Die dann später zur Göttin 42 von ihrem Enkel Claudius zur Göttin erhoben wurde. Mit der unterhältst du dich jetzt quasi. Also nicht wirklich, aber das steckt eine Geschichte dahinter. Aber weißt du, was jetzt mein machst du hier bedeutet? Nicht so eine Hofpausengespräche. Weißt du aber auch, was mein Name bedeutet? Sven, das ist doch so widerlich skandinavisch, oder? Richtig. Wobei, die haben jetzt, habe ich heute gerade... Bedeutung. Ja? Habe ich heute gerade in der Zeitung gelesen, weil die Finnen, die leiden ja auch so unter Trunksucht. Die saufen ja und saufen ja und saufen ja und saufen ja. Und jetzt gibt's da irgendwie so ein Tempel-Renzler, Abstinenzler-Verein. Und die haben jetzt, um zu demonstrieren, die Schädlichkeit des Alkohols zu demonstrieren, zwei Populationen von Mäusen oder Ratten parallel. Die einen haben immer nur klares Wasser gekriegt und Fresschen und die anderen haben 12% den Alkohol gekriegt und fressen. Was erzählst du denn da für Nein, hör doch mal zu, das stimmt. Habe ich heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen. Was sowas liest du? Ja, ernsthafte, seriöse Studie von jetzt gewissermaßen Alkoholfeinden, die die Schädlichkeit des Alkohols nachweisen wollen. Zwei Mäuse- oder Rattenpopulationen, die einen kriegen ihr Wasser, die anderen 12% den Alkohol. Was soll ich sagen? Die mit Wasser früher gestorben, unglücklicher, nicht alt geworden. Ist doch toll, oder? Ja, klar. Ist doch gut. Also mich beruhigt das enorm. Zumal ich hier diese ganzen Wassertrinker immer rumrennen sehe. Kennt ihr das auch? So schreckliche junge Frauen, von denen man ja eigentlich... Ach, kick mal an, die ist ganz nett. Bis man dann so eine 2,5 Liter Wasserflasche Evian in ihrer Hand entdeckt. Oh! Da denkst du, Mann, ey, du sollst schnell sterben. Wie bitte? Gibt davon noch die schlimmere Variante. Warten, ja, na, noch schlimmer ist Rucksack. Rucksack und 2 Liter Wasserflasche. Das auch, aber... Buh, das ist wie die Pest. Es gibt noch die Variante, die eigentlich überhaupt nicht sympathisch sind, aber denken, durch die Wasserflasche werden sie sympathisch. Ach so, naja, gut, das denken irgendwie alle. Oder sie zeigen dann irgendwie, demonstrieren eine gesunde Lebensweise oder dass sie irgendwie fit sind oder dass sie, weiß ich was, Blödsinn. Ja. Das ist ungefähr so wie Lux Schönheitsseife. Das sind dann aber meistens so eine jungen gebliebenen. Nee, das sind auch durchaus richtig junge. Aber wo du eben denkst, haha, die kennen die Mäusestudie nicht, die werden unglücklich und sterben früh. Naja, ist nicht mein Problem. Strafe muss sein, oder? Also ich meine, wo so wunderbares Wasser aus der Leitung kommt, zahlen die Idioten dann 2 Euro für eine Flasche Wasser. So schön verkalkt. Wo die sollen zu mir kommen, kriegen sie es für 75 Cent. Genau. Was heißt denn so schön verkalkt? Berliner Leitungswasser ist 1A. Ja, aber unser nicht, weil ich wohne ja in Potsdam. Ach so, Potsdam? Wieso? Da pinkeln sie immer ins Wasserwerksbecken oder was? Nee, deswegen setzt sich das auch weiß ab. Wo setzt sich das weiß ab? Wenn man, Kalk ist doch super für die Knochen. Naja, kriegst du mal mit 83 einen Oberschenkelhalsbruch. Kalzium. Da würdest du dich schön mehr Kalk in den Knochen wünschen. Das ist Kalzium, das verwechselst du gerade. Was ist Calcium? Das ist kein Kalk, das ist Calcium, was gut für die Knochen ist. Kalk ist nicht gut für die Knochen? Nein. Aber für die Haare und für die Fingernägel? Für die Fingernägel, da hast du recht. Siehst du, genau, für die Fingernägel. Aber nicht für die Knochen. Naja, aber jetzt bricht dir mal den Fingernagel mit 83. Ja, das belastet enorm die Pflegeversicherung. Wie? Ich bin Kerl, bei mir ist das nicht so schlimm. Wieso, wenn du dir den Fingernägel mit 83, das tut scheiße weh. Ja, klar tut das scheiße weh. Naja, siehst du, möchtest du das mit 83 noch so eine unwürdigen, menschenverachtenden, zynischen, unwürdigen Schmerzen erleiden? Nee. Kommt ein Pflaster rüber und dann ist die Sache gegessen. Was? Kommt ein Pflaster rüber und dann ist die Sache erledigt. Ja, aber das schmerzt doch unter dem Pflaster. Ja. Na, sag mal, du hast aber überhaupt noch keine Schmerzerfahrung gemacht. Aua, doch. Sonst würdest du wissen, dass irgendwie die gefährlichsten Schmerzen Oberschenkel, Halsbruch und gebrochener Fingernagel sind. Und was auch scheiße ist, wenn die Haare ausziehen. Das ist auch blöde. Von daher mal schön Kalk, schön Leitungswasser. So, ach, ihr wolltet euch ja mal unterhalten, wa? Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Jetzt werde ich aber zuhören. Und wenn mich das Gespräch nicht fesselt, dann gibt's dann gibt's total Ärger. Ja, aber das ist ein cool. Nee, du hast auch noch, nee, du weißt doch nicht, was Ärger ist, wenn da so ein Tornado durchs Kinderzimmer fegt, praktisch. Hm? Ja. Nee, so, na jetzt unterhaltet euch mal. Aber ihr wisst, eine gewisse Höhe muss es haben. Livia. Ja. Immerhin Livia. Ja, ich weiß. Livia Olivenöl. Ah, nie war ein Karla Lauer. Danke, Sven. Ich wollte gerade sagen, also, aua, der tat weh. Egal. Aber Aua reimt sich außerdem auch noch. Karlauer, Lauer, Aua. Aua, das war ein seltener Karlauer, der selten Lauer war. Nee, egal. Naja, gut. Jetzt schweifen wir ab. Ab in die Reimschule. Jo. So, hallo Livia, von wo aus rufst du denn eigentlich an? Aus Berlin. Jetzt ordentlich in Gespräch, sonst gibt's Kloppe. Außerdem, du redest doch die ganze Zeit mit ihr. Ich hab doch noch kein Wort mit dir gewechselt. Naja, ich hab nur vorweggenommen, was deine erste Frage sein wird. Also ich hab's aber nur vorweggenommen, dass es deine erste Frage nicht sein wird. Ja, siehst du? Welche ist eigentlich der tollste Fußballspieler in Deutschland? Michael Ballack. Weil er so süß aussieht und so eine nette Stimme hat, oder? Mann, ich wär verrückt! Hallo, nette Stimme, weil der braucht bei dem und auch. Und wer der gewissermaßen auch aus der Perspektive einer 13-Jährigen quasi gerade noch so im heiratsfähigen Männerreservoir rumschwimmt, oder? Wie alt ist denn der? 29. Anfang 20? 29. 29? Mhm. Livia, in 10 Jahren ist er 39, da bist du 23. Oh, nicht schlecht. Da sieht er aber auch nicht mehr so frisch aus wie heute. Tja, könnte sein. Naja, aber trotzdem, mit 23 kann man einen 39-Jährigen locker heiraten, oder? Ja. Stimmt. Und meine Geld hat er dann, Geld hat er auf der Kante? Wa? So ein bisschen Meniskusprobleme. Naja, das hält doch nicht nur 10 Jahre. Na klar. Nein, hat er Meniskusprobleme. Naja, Kinder halten in aller Regel so lange, aber Frauen halten doch nicht so lange. So, also jetzt so Beziehungsdinger da, oder? Wie lange sind denn deine Eltern zusammen? Livia, sind die überhaupt schon 13 Jahre zusammen? Ja. Echt? Und was denkst du, wie lange sind die noch zusammen? Können sie knapp werden? Oh, jetzt will ich gar nicht weiter nachfragen. Oh. Naja, aber siehst du, von daher. Ach, Ballack, der ist oberhalb wieder frei. Also jetzt mach doch mal ein schönes Gespräch. Siehst du zum Beispiel über. Naja, über Fußball kann man auch gut reden. Da kommt man gleich sofort ans Existenzielle ran. Existenzielle meinst du? Ja, naja, du musst jetzt irgendwie aufs Existenzielle hinarbeiten, wenn Sven. Wenn du mal kurz den Zwischenstand aus Chelsea gegen Stuttgart gibst, dann ist alles schön. Warte mal, muss ich mal den Kötter Heinrich fragen. Ach. Redet ihr mal so lange kurz. Machen wir. Hallo, Livia. Hallo. Na? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Oh, nee, nicht. Hallo, wohnst du noch bei deinen Eltern? Ihr sollt ein richtiges Gespräch führen. Ich wusste es. Hallo, Livia. Hallo, Sven. Ich wollte trotzdem auf die Frage antworten, bevor wir ein richtiges Gespräch führen. Ach, das ist doch blöde mit deinen Eltern. Der ist 16, wo soll der wohnen? Entweder ist er irgendwie ein straffälliger Jugendlicher, dann wohnt er im Heim. So klingt er aber nicht. Sondern kann Sätze sagen wie Liva an Karlauer Lauer. Klar wohnt er zu Hause. Jetzt frag aber nicht, ob er neue Geschwister hat. Das will auch keiner wissen. Ist mir doch egal, ob Sven Geschwister hat. Interessiert ja, keinen Hörer. Nee, du sollst nicht ruhig sein. Du sollst zack, drauf zu. Werden. Die Frage kann aber interessant werden, weil da kann es Verwicklungen geben mit den Geschwistern, die dann wirklich existenziell vonnöten sind. Ja, weil man darüber dann eine Brücke schlagen kann zu wirklich weltbewegenden Themen, über die man stundenlang philosophieren kann. Ja. Ja, jetzt erwartet von mir keine Antwort. Ich war gerade draußen 0-0, ist zu Ende gegangen. So. Das ist schon, Scheißdreck. Ja, Livia. Hm? Aber Livia, du kannst dir ein bisschen zieren. Du bist ja wissen, was die langjährige dritte. Denk mal an Ballack, dritte Ehefrau von Kaiser Augustus. Sven muss hier ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wenn man darüber die Brücke steckt, kann man zu weltbewegenden Themen kommen, über die man stimmen und philosophieren kann. Beispielsweise der Tod. Ey, Tod ist doch kein weltbewegendes Thema. Ach nee? Nee, Tod ist immer, ist überall, gilt für jeden. Bom, ist doch langweilig. Irgendwie sterben müssen alle. Ja. Ja, naja, was ist denn daran so doll? Wenn es über Tod reden, ist wie über Wetter reden. Wetter ist auch immer. Und überall. Jetzt sag mir mal eine Gegend, wo kein Wetter ist. Siehst du? Ja, auf dem Mars. Da ist auch Wetter. Was? Ist anders das Wetter, aber da ist auch Wetter. Was ist das für Wetter? Na, schlechtet. Na, nee, oder? Also, ich meine, Warm ist es, nachts ist kälter, aber tagsüber ist wärmer. Die Luft ist irgendwie ein bisschen stickig, würde ich gerne mal sagen. Und extrem trocken, alles extrem trocken. Klingt wie ein Urlaubsbericht. So, also insofern, jetzt Wetterbericht vom Mars bringt auch nicht so viele Punkte. Hm. Ich meine, irgendwie die Blitzeis ist selten auf dem Mars. Da muss man keine Angst haben. Rutschschlitter-Gefahr und so weiter. Also, wenn wir im Jahre 2020 auf dem Mars expandieren, brauchen wir keine Winterreifen mitnehmen. Ja, Winterreifen, also wenn, dann brauchen wir da Sommerreifen. Genau, und Schneeketten brauchen wir auch nicht. So, sag mal. Das heißt, also, Livia, ist das nicht schlecht? Schrecklich? Gleich wieder so ein altes, sagt blödes Männergespräch, oder? Brauchen wir keine Winterreifen? Mann, denk, ich will mich da ja nicht über Winterreifen unterhalten. Nee. Sven, und du da auch nicht, Livia, oder? Wollen wir uns über Winterreifen unterhalten? Nee, wollen wir nicht. Können wir auch machen. Aber was auch interessant wäre, wäre... Nee, glaube ich nicht. Nee, das nicht mit Winterreifen zu tun hat. Was wäre, wenn die großen Erfinder der letzten 100 Jahre totale Deppen gewesen wären? Naja, denn, also der Großteil der großen Erfinder waren wahrscheinlich totale Deppen und dann... Aber dann wird ohne viele anders. Nee, aber ist ein bisschen jetzt, anders. Meine zum Beispiel, wenn jetzt... Ein Isaac Newton. Der war kein Erfinder, der wäre ja ein Entdecker. Entdecker von mir aus auch. Nein, das ist ein großer Unterschied, erfinden und entdecken. Ja, okay, wenn der zum Beispiel total rückständig gewesen wäre, sich gedacht hätte. Naja, dann wäre ein bisschen später jemand anders gekommen. Ja. Dann wäre ohne anders gewesen. Oder Newton. Naja, dann wäre auch ein bisschen später jemand anders gekommen, wäre ohne anders gewesen. Schön offen, ja. Ja, stimmt auch wieder, wa, oder? Ja, irre. Lass uns über Tod reden. Ja, sterben müssen alle. Ja, stimmt auch wieder. Schon wieder ein Gespräch zu Ende gebracht. Ja, Mensch, damit fesselt man aber keine jungen Frauen. Ja, wenn du keine Livien. Livien, komm, jetzt die Mehrzahl will ich mal sehen, dass die im Duden stehen. Also, na Halleluja, na Hallo Pink. Nee. Das ist aber auch, das ist echt so unverschämt von dir. Wir haben ja eine 13-jährige junge Frau und du willst sie im Duden stehen sehen. Ja nicht, ist das schrecklich. Steh höchstens im Lateinbuch. Das stimmt auch. Steh gerade. Hier steht Peter rum wie Hofpause. Genau. Das war doch meine Befürchtung. Nun unterhaltet euch doch mal, bitteschön. Ich bin entspannt auf meinem Bett. Also der hier, ich stehe gar nicht irgendwie so... Nee. Aber wenn du sie die ganze Zeit unterbrichst, dann kann sie ja nicht zum Reden kommen, nicht wahr? Ja. Siehste. Echt, sind tolle Gespräche zwischen euch. Ja, wir sind total. Ja, jetzt, nee, sofort. Das ist natürlich immer ein super Gespräch. Man findet einen Feind und kann sich darauf einigen. Wenn du sie unterbrechen willst, wir könnten uns total schön unterhalten. Stimmt das nicht? Ja. Ja, und dann unterhaltet euch doch. Ich unterbreche euch doch nur, weil ihr euch nicht unterhaltet. Und ihr habt aber natürlich die Frechheit zu sagen, wir unterhalten uns nicht, weil du uns immer unterbrichst. Nee, stimmt nicht. Andersrum, hier ist die Ei-Henne-Frage total klar. Ich unterbreche, weil ihr euch nicht unterhaltet. Und dafür habe ich tausende Zeugen draußen im Lande. Vor den Volksempfängern da. Ja, wenn du... Jetzt fang ich wieder an mit, wenn du, fang den Gespräch an. Okay, also. Also, ist echt ein super Anfang. Was wäre für dich denn ein Gespräch, über das, mit dem du was anfangen könntest? Meinst du mich? Nein, Livia. Keine Ahnung. Die soll es mit anfangen, der Hörer soll was mit anfangen können. Ja, man möchte das mit gutem Gewissen draußen hören. Aber ein Gespräch muss auch irgendwo mein Gespräch so gut so führen. Müssen beide Parteien wissen, worum es geht. Nee, die tollsten Gespräche sind, wenn einer nicht weiß. Dann kann der andere gut fragen und der andere kann gut sagen. Okay, worüber weißt du nichts Bescheid? Ja, wovon hast du absolut keine Ahnung? Von Autos. Von Autos? Ja. Gut. Das heißt nicht gut. Ich auch nicht wirklich viel. noch was anderes? Fußball kommt an zweiter Stelle. Hier wird das gemacht. Und zwar in sehr hässlicher Form. Was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. Da könnte ich ja schon eher was. Könnte ich schon eher ein bisschen was anbringen in Sachen Fußball. Halt. Seht ihr? Hörst du mich noch? Nee, aber. Okay. Hey, du gewinnt echt Fahrt, euer Gespräch. Es kriegt so ein Tempo, man weiß, wenn man jetzt aussteigen würde, man würde irre viel verpassen. Ja, unterbrech uns doch nicht schon wieder. Wovon hast du eine Menge Ahnung?

die wahren Absichten, die wahren politischen Absichten verschleiern soll. So sieht soll. Das aus. Und sie schaffen gewissermaßen in vielen Fällen eine Idylle, eine bewusste Distanz vom gesellschaftlichen Leben, um den Menschen die Augen vor der Wirklichkeit zu schließen. So sieht's aus. So, David. Kinder, ich schmeiß euch mal wieder raus, oder? Ach nö. Ach nö. Wollt ihr schnell noch eure E-Mail-Adressen tauschen? Oh, ich fand die Livia so nett. Ach, der Sven ist so süß, der hat so eine schöne Stimme. Und ich möchte mal einen Freund haben, der 16 ist. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ciao. Na, Livia, du kannst doch wissen, noch Ciao sagen, oder? Tschö. Tschüssi. Tschüssi. So, sag mal, lieber Freund. Tag, Kuttner. Du hast jetzt, Tag, du hast jetzt so nicht Ehrgeiz, hier ein Gespräch zu führen, oder was? Jo. Mit wem denn, worüber denn, wie heißt du denn, wer bist denn du überhaupt? Markus aus Priort. Markus aus wo? Aus Priort, kurz vor Potsdam. Priort. Aha, Prior. Naja, gut. Kurz vor Potsdam, hallo, wer bist denn du? Ach nee, der war gerade erst. Hallo? Na, was ist denn Ditti hier? Hallo, wer bist denn du da? Hallo! Na, was ist denn Hallo? Na, wer ist denn Hallo? Vielleicht kannst du mal antworten. Na, hier ist mal Jens, Alter. Jens? Yes. Yes, und du willst dich jetzt mit Markus unterhalten? Um Gottes Willen. Lieber ja, aber mit jetzt ist aber kein... Ja, die habe ich vorsichtshalber rausgeschmissen, um zu verhindern, dass ihr nur noch hirnlos hormongesteuerte Pack anruft. Ich kann nicht dafür, ich wurde schon so geboren. Ja, ist klar, ich kann nicht dafür, ist klar. Ich bin eine Geißel meiner Gene. Genau so sieht's aus. Naja, was nutzt ihr hier nicht? Kennst du das Gefühl, oder? Nee. Ist mir fremd, da bin ich, ich hab die Wechseljahre hinter mir. Ach so, schon über 60, ja. So, was ist jetzt los hier? Markus, Jens, nun mach doch mal ein schönes Gespräch. Ich alle beschweren sich immer. Denn? Ah, Kuttner, du setzt mal schöne Gespräche führen, du mach doch mal selber. Na, heb mal Markus her. Ja, der ist doch da. Markus, mach doch mal den Mund auf. Ach, Markus. Tag. Und, wie läuft's so? Oh, super Gesprächsanfang. Ah, da freut man sich darauf. Da ist man gespannt und denkt, ah, hoffentlich haben die wenigen Gelegenheit weiterzureden. Na, dann machen wir so. Alles senkrecht, Markus. Ah. Ja, ja. Was war das? Hat mir da eben... Ach so, nee, da jetzt er noch nicht hier, ja. Ey, Markus ist aber wohl ein ganz schöner Langweiler, muss ich mal sagen. Ja, ich hab kein Thema. Ja, dann such dir ins Ausland. Ja, habt da Bede nicht. Musik. Musik? Musik, ja. Genau, Musik. Britney Spears. Okay, clean start, here we go. Musik haben sie gesagt. John Lee Hooker. Mit Ken Teed. Ach, super. Doppel-CD. Mein Lied eigentlich. Wird jetzt jeder intelligente Hörer zustimmen. Der englische Sprache mächtig ist. Ah, oh, und ich hab gar so eine Beschwerdemail gekriegt. Kann ich doch ohne Stadt früher. You talk to me, babe. You talk to me. You talk to me, babe. You talk to me. So, ihr beiden Mäuse, ihr habt jetzt hier 3 Minuten Zeit, euch mal was zu überlegen. 2,5 sind's nur noch. Yack, yack. You yack too much. You talk in the morning. Talk all night long. You talk about people that you don't know. You talk too much. Baby, you talk too much, baby. You talk too much, mama. You talk to that mama. Mama, you talk too much. mama, mama, mama, you talk too much. Mama, mama, mama, you talk too much. You talk too much, mama. You yak, yak, yak, yak, yak, all the time. You yak your mama, your big mouth will run you, woman. Your big mouth will run you, woman. Yak, yak, yak, all the time. Talk about people that you just don't know. Yak, yak, yak, yak, yak, yak, all the time. Yak, yak, yak, your big mouth, all the time, all the time. You talk too much, woman. Durchdenken wir das eben Gehörte. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Namen. Namen. Was macht dein Backenzahn? So, wo ist Markus jetzt? Spreche in Ahnung. Markus? Ja. Hallo, Markus! Hallo. Wo bist du denn? Im Bett. Voll, Markus. Frei. Spätfer. So. Naja, das war ein schönes Gespräch mit euch beiden. Ja, toll. Ich wollte Markus ja noch was fragen. Ich na, auch. Frag doch mal. Ihr wollt immer nur, ihr wollt immer nur. Naja, ich wollte ja gerade, aber du unterbrichst ja laufend. Ja, haben wir vorhin schon gehört. Warum ja. Unterbreche ich wohl? Weil ihr nur wollt. Ihr sollt nicht nur wollen. Machen, machen, machen, machen, machen. Ist das nicht dasselbe? Nee. Nee, rumsitzen und wollen. Ah. Ey, Marco, ist mein Hübscher. Ich schwöre dir hoch, dass die Nähe einen riesen Schwanz haben, Mann. Wer? Was? Wer? Oh. Ziehen wir mal runter, die Genossen hier, oder? Wer sich jetzt hier zutraut, wirklich irgendwie Spitzengespräche, ich würde mal die harmlose Variante machen, zu führen, der kann da hier anrufen. Wartet, ich rufe die Weißtelefonzentrale an. Prüf mal eine alte, eingeschränkte Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, bin mal gespannt, wer jetzt hier die Waldtelefonzentrale angerufen hat. Hallo, wer seid denn ihr? Ja, hier ist Alex. Alex? Ja. Ah, da ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Und wer ist der andere? Thorsten. Alex und Thorsten? Mhm. Na, das sind doch schöne Konstellationen. Ja, ja. Ja, oder? So. Ja, Alex und Thorsten, ihr habt jetzt also den festen Ehrgeiz, euch jetzt gewissermaßen vorbildhaft zu unterhalten. Um diese Sendung hier noch aus diesem tiefen Tal der Tränen rauszuführen. Klar. Ja. Ja. Ihr wollt also. Genau, nee, ich hatte erstmal die Idee, über die vollkommen langweilig gewordene Formel 1 zu philosophieren. Oh. Das ist gar nicht mein Thema. Will doch okay, auch keiner Thema hören. Schumi, Schumi. Ah, nee. Thorsten-Idee. Wollen wir uns über Oliver Kahn unterhalten? Oh, nee, ich würde mich gern über Autismus unterhalten. Über was? Na, jetzt wird's ja interessant. Einer hat keine Ahnung und der andere hat ein Wollen. Ja. Na, dann macht mal. Also, ja. Was weißt du über Autismus? Ich kenne die Bedeutung nicht, sagen wir mal so. Du bist 17. Nee, ich bin 14. Jetzt macht das nicht zu schulmäßig, ist auch egal. Thorsten. Klar, das stimmt. Autismus, Auto, kennst du ja den Begriff. Ja. Und Auto, was Eigenes, ne, irgendwie sowas, auf selbst, also selbstfahrend. Und der Begriff kommt von, also Autismus ist halt jemand, der, es gibt einen alten Begriff davon und dann wurde es später mal erneuert, auf eine Krankheit bezogen. jemand, der in sich selbst zurückgezogen ist. Sag mal, Thorsten, bist du sicher, dass du dich über Autismus unterhalten willst oder möchtest du über Autismus Vorträge halten? Nee, vielleicht drüber unterhalten. Ich habe ja gehofft, dass jemand da ist, der das irgendwie... Du musst da so Sokrates-mäßig rangehen. Der gewissermaßen immer behauptet hat, er weiß nichts und allen anderen Leuten Fragen gestellt hat. Um die dann irgendwo hinzuführen. Gewissermaßen so hebammenmäßig das, was die Wissen aus ihnen rausgezogen. Zangengeburt. Oha. Also er soll so tun, als würde er nichts wissen und intelligente Fragen stellen. Ja, und soll so tun, als ob du was wüsstest. Ich meine, das Verhebliche wird tun, aber immerhin. Das so ist das irgendwie, das ist eben die Sisyphus-Arbeit des Radiomoderators. Ja, na dann suchen wir uns ein anderes Thema. Vielleicht ist er auch autistisch irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Wer, du? Das kann auch sein, ja. Ja, Thorsten, wieso kommst du denn auf Autismus? Ja, weil ich selber so ein Kind habe, so ist. Ach so? Ja. Deswegen habe ich eigentlich angerufen irgendwie auch so, weil es, ich dachte so, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass dann davor jemand ist. Also nee, ist sie ja eben nicht, ist sie ja eben. Genau, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, deswegen wird man so gleich ins kalte Wasser. Ist eben quasi so boysmäßig direkte Demokratie. Schwupp ist man drin, wenn man drin ist. Gar nicht schlecht, das ist auch eigentlich ziemlich überraschend, aber gut. Ja, ist riskant, aber interessant. Ja, das stimmt, ja. Ja. Genau. Jetzt wird er gleich die Musik anstellen. Ja, oder ich hatte noch die Idee. Ja. Es gibt ja, also im Deutschen gibt es ja 1000 Sag mal, Markus, du bist aber, ich habe so mit einem Klammerbeutel gepudert. Jetzt hast du jemanden, der hat ein autistisches Kind. Du weißt nicht, was Autismus ist. Da läge doch nahe zu fragen. Na, ich habe ja versucht, mir zu erklären zu lassen, aber da hast du... Nee, aber frag ihn doch mal, woran merkt man, also frag doch nicht, ja, dann wollen wir nicht über den Begriff reden, aber frag doch mal, woran man das merkt oder was da ist oder irgend, da könnte man dann interessante Gespräch führen. Na okay, also... Du weißt ja, man muss neugierig sein. Und wenn der anfängt zu salbadern und Vorträge zu halten, dann nächste Mal dazwischen, verstehe ich nicht, ist mir doch egal, jetzt kommen wir mal zur Sache, so. Okay, also wie äußert sich denn Autismus? Autismus äußert sich erstmal relativ schwierig in den ersten Lebensjahren. Und man merkt halt irgendwann, dass das Kind seltsam autonom wirkt, also seltsam eigenständig wirkt und die Eltern reden einem gut zu. Also erstmal die Freude, dass man überhaupt ein Kind hat und so und man ist dann ganz stolz, dass das Kind die Eltern teilweise ablehnt. Und darauf ist man stolz, ja? Ja, weil das man redet sich ja immer Gutes ein. Man hat ja, wenn du selber mal Kinder haben wirst, was ich ja für, ich weiß nicht, ob ich das hoffen soll für dich, aber vielleicht auch doch. Also wenn du die Kinder wünschst. Aber irgendwann ist dann halt mal so, dass man wünscht sich ja nicht, dass es behindert ist, das Kind, und glaubt auch nicht dran. Und Autisten wirken sehr normal am Anfang. Und es manifestiert sich erst im dritten Lebensjahr meistens. Der infantile Autismus, also der frühkindliche Autismus. Und du hast doch bestimmt mal Rain Man gesehen, oder? Was? Nee. Den kennst du auch nicht. Na gut, dann der Autismus ist halt eine der seltsamsten Behinderungen, die es so gibt eigentlich. Aha. Und das, die ist sehr interessant, aber auch sehr schrecklich. Und ja, die haben halt keinen Blickkontakt und können nicht wie ein normales Kind imitieren. So wie man zum Beispiel, du hast dir bestimmt doch mal die Frage gestellt, wie du selber die Sprache gelernt hast. Also wie man überhaupt darauf kommt, wirklich Sprache zu lernen, oder? Ja. Ist der Gedanke mal beschäftigt? Ja, klar. Ja, und das ist bei Autisten halt gar nicht da, bei welchen, die infantilen Autismus haben. Diese schwere Form, weil die können halt, die imitieren nicht und denen muss man als Erwachsener mit natürlich professioneller Unterstützung die Sprache beibringen halt erst. Und also das heißt, die können also gar nicht richtig was auswendig lernen oder wie, also... Die können gar nichts. Also die verfallen in das, was bei uns alles normal ist, das ist bei denen einfach gar nicht da. Die verfallen halt in seltsame, das nennt man Stereotypien, also selbststimulierendes Verhalten, das hin und her schaukeln, autoaggressiv werden, also sich selber schlagen oder mit dem Kopf gegen die Wand hauen, und die benehmen sich gar nicht so, wie sich die Normalität benimmt halt. Die haben keine, das nennt man soziale Interaktion, also die haben keinen, das was für uns alles normal ist, dass wir unsere Eltern angucken, von denen lernen und von überhaupt lernen, überhaupt imitieren im Allgemeinen, das fehlt bei denen halt. Und der Kern vom Autismus ist, dass er halt nicht in andere Menschen reingucken können. Also die können andere Menschen nicht nachvollziehen für diese... Und wie bringt man dann mit professioneller Hilfe das Sprechen ihnen dann bei? Das ist sehr schwierig, gerade für, wenn man selber kein Profi in der Sache ist. Das hat dann viel mit... Ich weiß nicht, Kuttner, du bist doch Psychologe, oder? Da habe ich das falsch verstanden. Ist doch egal. Aber jedenfalls, da ist es halt so... man muss halt professionelle Hilfe haben, die einen halt, das nennt sich dann Verhaltenstherapie, da wird ihnen halt, die werden dazu dressiert, sich richtig zu verhalten sozusagen. Und wenn man das vor dem 5. Lebensjahr anfängt, dann kann das Gehirn noch Umleitungen aufbauen, um dann auf die Anforderungen richtig zu reagieren. Und so kann man denen helfen. Und ganz einfach ausgedrückt. Woher wird die Krankheit, sag ich mal, hervorgerufen? Oder? Die wird höchstwahrscheinlich vererbt, aber nicht in allen Fällen. Es gibt auch Umwelteinflüsse. Also früher in den 80ern oder in den 70ern noch, da haben sie gedacht, dass sie einen emotionalen Schock erlitten haben, weil die Mutter scheiße ist und war die sogenannte Eisschrankmutter. Also die halt so kühl ist zum Kind und das Kind wird nicht geliebt und deswegen zieht sie sich bewusst zurück. Daher kam auch der Name Autismus, dass sich das Kind selber zurückzieht. Aber da haben sie jetzt rausbekommen, dass es eine biologische Krankheit ist. Also noch im letzten Jahrhundert haben sie es rausbekommen, im letzten Jahrtausend besser gesagt. Es ist halt eine biologische Krankheit und es ist ein Hirnschaden. Also ein neurologisches Phänomen, könnte man sagen. Und die sind halt, das wird eventuell vererbt oder halt auch, die haben auch Quecksilber in den Haarwurzeln festgestellt, also vielleicht wird es auch darüber durch Umwelteinflüsse verstärkt. Aber das ist halt eine vererbte Krankheit in den meisten Fällen. Und die ist sehr, sehr selten, aber in letzter Zeit steigt es immer mehr an, komischerweise. Und wieso die Rate, ob es erfolgreich behandelt wird? Also da kommt die Musik langsam. Das hängt damit zusammen, wie früh man anfängt, weil nach dem 5. Lebensjahr ist das Gehirn wohl so weit fest, dass man da nicht mehr Umleitungen im Gehirn stimulieren kann, dass das Gehirn um die Behinderung herum versucht, nach außen zu kommen sozusagen und die Wahrnehmung zu verbessern. Und wie stehen jetzt praktisch die Chancen bei deinem Kind, wenn ich das so... Autismus gilt als unheilbar, aber man kann es eindämmen wie Fußpilz sozusagen, der wird immer da sein, aber man kann es halt eindämmen und versuchen, dem Kind später mal dass es ein relativ normales Leben führen kann, das kann man mit dieser Verhaltenstherapie, die sehr verteufelt wird, gerade hier in Deutschland komischerweise, damit kann man das einigermaßen eindämmen halt. Aber guck dir mal den Film Rain Man an. Okay. Das ist mit Dustin Hoffmann. Und da wird nicht direkt der infantile Autismus nach Kanner, also den das mein Sohn hat, dargestellt, sondern da wird das sogenannte Asperger-Syndrom dargestellt. Okay. Und das ist insofern eine interessante Sache, weil man kann Autismus von ganz stark bis ganz leicht diagnostizieren. Und es gibt Leute, die haben das so leicht, dass sie es selber gar nicht merken. Okay. Und da wird es dann halt interessant, weil die sind fast normal, die Leute. Und in dem Film mit Dustin Hoffmann hier, Rain Man, da wird eine relativ starke Variante noch dargestellt. Aber es gibt ganz leichte Varianten von Leuten, die gar nicht wissen, dass sie es haben und sich wundern, warum sie im Leben nicht klarkommen. Und die dann auch eine ganz leichte Ausführung vom Asperger-Syndrom eventuell haben. Das sind meistens Leute, die sehr sensibel und sehr überempfindlich wirken und gar nicht so klarkommen mit anderen Leuten. Und wie leicht oder stark ist das bei deinem Kind? Das ist sehr stark. Der hat halt den infantilen Autismus, er kann nicht sprechen. Er wird jetzt bald 5 und spricht kein Wort und läuft auf Zehenspitzen und verdreht sich in alle Richtungen und macht komische Synchronfingerstellungen und alles Mögliche. Lauter, er verhält sich wie ein Außerirdischer letztendlich. Und wie kommt man da damit klar, so als Elternteil? Das kommt mit der Zeit. Also das ist halt, am Anfang ist man geschockt und hat eine Krise natürlich und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und wenn man dann aber noch eine Möglichkeit hat, was dagegen machen zu können, ist natürlich ein Antrieb, da wirklich was zu machen halt. Und er kriegt halt dieses Training und das muss er aber 40 Stunden in der Woche kriegen. Und da muss man natürlich ganz schön arbeiten mit dem Kind. Ja. Also es würde ich mit 14 jetzt noch nicht betreffen und ich hoffe auch, dass es dir nie begegnen wird. Aber es ist trotzdem eine interessante Krankheit halt auch, trotz der Schrecklichkeit. Also man ist, ich weiß es seit anderthalb Jahren und bin jetzt nicht mehr vollkommen fertig darüber oder so. Manchmal bewegt es mich dazu, denn hier anzurufen und darüber reden zu wollen oder so, aber letztendlich komme ich damit schon ganz gut klar. Also man wächst halt rein. Und es ist eine Krankheit, gegen die man was machen kann, was jetzt beim Down-Syndrom oder bei anderen Behinderungen, wo es dann mehr oder weniger so bleibt, wo man auch Verbesserungen hinkriegt. Also generell, wenn ein Kind behindert ist, oder wenn sie schwer körperlich behindert sind, da kann man auch Sachen verbessern. Aber beim Autismus kann man generell, wenn man früh genug anfängt, ziemlich gut eingreifen und ziemlich eindämmen, die ganze Sache. Ja. Das war ein sehr einseitiges Gespräch jetzt von mir, aber Ja, ich habe ja die Fragen gestellt. Ja, das war auch sehr, sehr angenehm. Ja. So. Jetzt geht die Musik langsam an. On my wall. On my wall. The color. Daniel Johnston. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. 103,2. Fritz Info. Um 23.35 Uhr. Das Wetter, nachts sinken die Temperaturen auf 1 bis minus 1 Grad. Besonders in Fläming besteht Glättegefahr. Morgen auch wieder trübe Schneeregen oder Regen. 3 bis 5 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Bei einer Explosion in Istanbul sind mindestens 2 Menschen getötet und 6 verletzt worden. Ersten Berichten von Nachrichtenagenturen zufolge geht die Polizei von einem Selbstmordanschlag aus. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Ein US-Gericht hat das Todesurteil gegen einen der Heckenschützen von Washington bestätigt. Der ältere der beiden Schützen soll Mitte Oktober hingerichtet werden. Das endgültige Urteil gegen den zweiten Angeklagten soll morgen fallen. Den beiden Männern wird vorgeworfen, im Herbst 2002 im Großraum Washington mindestens 10 Menschen aus dem Hinterhalt erschossen zu haben. Der Präsident des Fußball-Bundesligisten TSV 1860 München Wildmoser und sein Sohn sitzen in Untersuchungshaft. Die beiden sollen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Münchner Fußballstadions Schmiergelder erhalten haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden insgesamt 2,8 Millionen Euro gezahlt. Der deutsche Fußball-Vizemeister Stuttgart ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der VfB spielt in London beim FC Chelsea. 0:0 unentschieden. Ja, soll ich dir ein bisschen helfen? Chelsea! Nach der 0:1 Niederlage im Hinspiel ist dies das Aus für die Stuttgarter, das Team von Trainer Felix Magath. Der Verkehr, Fritz, A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Die Abfahrt Ciesa ist nach einem Unfall mit einem LKW blockiert. Und Stadtautobahn Berlin A111, das ist der Autobahnzubringer Richtung Hamburg. Die A111 ist wegen Bauarbeiten zwischen Tunnel, Flughafen Tegel und Weidmannslusterdamm, Hermsdorfer Damm bis 5 Uhr früh gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Auf der Suche nach einer Konzertarena, die groß genug ist, all seine Fans zu fassen, ist Herbert Grönemeyer jetzt fündig geworden. Am 18. Juni 2004 spielt er auf dem Eurospeedway Lausitz. Lausitz! Für Herbert Grönemeyer ab sofort überall, wo es Karten gibt. Und im Internet eventim.de. Fritz präsentiert Herbert Grönemeyer live unter freiem Himmel im Sommer 2004. Und im Radio? Fritz! Lausitz! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Faces out the clear when you're alone. Women seem wicked and you're unwanted. Streets are uneven when you're down and you're straight. Dina Nordenstam, eine CD, die mir freundlicherweise eine Hörerin geschickt hat, nicht wissend, dass ich die schon habe und schon noch ein paar Mal zum Einsatz gebracht. Trotzdem ein sehr ehrenwerter Ansatz, eine wirklich schöne, zeitlose Platte, voll seltsamer, insgesamt kaum zusammenpassender Coverversion. Alle gewissermaßen ins Privat küchenhaft aufgenommen, zusammengeführt. Schicke Platte, Stina Nordenstam. Wie heißt die eigentlich? People Are Strange heißt die Platte auch. Stina Nordenstam. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So genau, hier ist wieder die, wir führen ein Gespräch, Versuchestation. Das eben war ja, wenn es nicht ganz so monologisch gewesen wäre, doch ein interessantes Gespräch, dem zuzuhören, man sich durchaus bereit finden konnte, wenn ihr denkt, ihr könnt Gespräche führen oder habt ein Thema, über das ihr euch dringend unterhalten wollt, mit einem gewissermaßen, das ist ja so Hitchcock, der fremde Entzug mäßig, mit einem völlig Unbekannten, den man in ein Gespräch verwickeln will, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Das hier wäre meine Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenn Sie sich an die Stimme erinnern, oder an jede andere Polizeidienststelle. Oder eben, ihr ruft beim halbautomatischen Anrufbeantworter an. Das ist für Leute, deren Seele so übervoll ist, dass ihre Zunge überzulaufen droht. Das hat nur ein Problem. Man hat erstens keinen Gesprächspartner, sondern kann nur so direkt losreden. Man redet dann auf ein Band. Das wird dann zusammengeschnitten. Hat den Vorteil, dass grober Dreck rausfällt. Wird dann gleich raus. Man kann da anrufen und sagen, bumm, tschock. Ist wie nicht gesagt, das ist toll, wie nicht gesagt. Wenn man aber wirklich was zu sagen hat und vielleicht so im tiefsten Grunde seines Herzens ein schönes Gedichtlein trägt oder eine Beobachtung gemacht hat oder etwas, was die Qualität eines wirklichen Tagebucheintrags hätte, dann könnte man da oder mal seine Meinung loswerden, abgeben will, dann hätte man da eine reelle Chance. Das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 731 39 32, 731 39 32 in Potsdam, der ist geschaltet. Was so in aller Regel rauskommt, werden wir uns noch hier in einer Viertelstunde oder so anhören. Das ist Survival of the Intelligentest. Wer wirklich was zu sagen hat, der ist dann auch drin. Der Rest, was so nervt, was der hier nicht gefiltert wird, weil hier kein Fräulein vom Amt vorne sitzt, fliegt dann da von vornherein gleich, direkt und erbarmungslos raus. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, hallo, wer bist du denn? Hallo! Naja, da atmet jemand. Immerhin lebt er noch, das ist ganz schön. Hallo? Jo, Mahlzeit. Mahlzeit. Und du hältst dich jetzt unterhalten. Was? Du hältst dich jetzt für den begnadeten Gesprächsführer. Na, ich wollte noch mal ein anderes Thema anschneiden. Naja, meinetwegen, aber nicht mit mir. Was denn für ein Thema? Na, den Irak-Pakistan-Konflikt. Irak-Pakistan? Ja, die haben da keinen Konflikt. Das ist Indien und Pakistan. Ja, die sind jetzt ein bisschen weit auseinander, aber Irak oder ein Land deiner Wahl Konflikt? Na, ein Land mit T-Konflikt. Ein Land mit T? Aber ich meine, Pakistan hat doch kein T. Mit P. Wen denn? Was gibt es denn noch für Länder mit Polen? Polen? Mit P. Den Irak-Polen-Konflikt? Ja, wäre doch mal was. Polnische Besatzungszone? Na, aber sag mal, da hast du doch keine Ahnung davon. Wo sind denn die Polen? Im Norden, in der Mitte, im Süden? Na, mehr in der Mitte. Im Norden sind die, nicht mehr in der Mitte, im Norden sind die. Sag mal, du willst dich über Konflikte unterhalten, von denen du keine Ahnung hast. Geh doch zu Sabine Christiansen. Da wärst du richtig. Kannst du dich mal mit der verbinden? Nee. Warum? Ja, und selbst wenn ich konnte, wollte ich nicht. Was willst du denn bei Sabine Christiansen? Was willst du denn mit Sabine Christiansen? Willst du da sitzen als Spezialist? Als Wahlkampfbeobachter? Als Gesundheitsreformer? Vielleicht eine Runde Poppen. Als Steuerexperte? Oh. Ja, auch Rin. Ah, ja. Rausgehauen, Heik. Nee, Rin gehauen. Hallo, wer bist denn du? Na, und hier ist Mixer. Mixer? Ja. Hatten wir doch schon mal. Mixer. Da denke ich doch gleich sofort an meine Mikrowelle. Mixer. Schön. Ist aber bitter, wa? Ein Name wie ein Küchengerät. Mann. Mann, ja, lieber ein Karlauer Lauer. Gott, nicht. Hättest du ja jetzt wenigstens mal sagen können, lieber ein Karlauer Lauer. Warum muss ich mich selber immer noch relativieren? Tja, das freue ich mich auch immer. Mixer. Ja, wenn du jetzt hier so hechelst, dann rufen gleich wieder hirnlos hormongesteuerte junge Männer an. Ja. Und das ist dein Problem. Ach, Mixer, ja, ich wollte mich so gerne mit dir unterhalten, aus deiner süßen Stimme. Wie alt bist du denn? 15? Ach, echt? Ich quasi auch. Nein. Ah, oh, Mixer, wie alt bist du? 13. Ah ja, 13. Ja. Oh Mann. Sag mal, heute hier voll die 13-jährigen Heiratskandidatinnen. Findest du mich die Ballack auch so niedlich? Ist okay, ja. Ist okay, ja, oder? Ja. Den würde ich nicht von meiner... von meiner Doppelstockbettkante stoßen. Ja, so sieht's aus. Bin mich Ballack. Ja. Der ist schon ganz süß, oder? Diese schwarzen Härchen. Ich bin deiner neuen Frisur nicht unbedingt, nee. Na, sieht aber 10 Jahre jünger aus. So, Mixer. Worüber willst du? Mixer, M-I-X-A? Oh, ja, das ist mein Spitzname. Und wie ist dein Richtername? Maxi. Ach so, Maxi? Ja. So steht's im Aus. Hast du schon einen Ausweis? Nee, noch nicht. Nee. So steht's in deinem Kinderausweis, Maxi? Ja, nicht Maximilian. Oder Maximiliane? Nein, nicht. Maxi? Ja. Tja, wie können Eltern ihre Kinder Maxi nennen? Ah, jetzt ruhig. Hast du noch eine kleine Schwester Mini? Keine Beleidigung. Hast du noch eine kleine Schwester Mini? Nee, eine große. Ja? Ja. Die heißt Mini? Nein. Und zwischendurch, die heißt Midi oder was? Mann, nein, die heißt Josephine. Josephine? Ja. Mini Josephine Maxi? Ja, so ähnlich. Mein lieber Scholli. Was hat denn deine Eltern da? Wie heißen denn deine Eltern mit dem Vornamen? Kerstin und Thomas. Kerstin und Thomas, das war die Rache. das erklärt einiges. Kerstin und Thomas. Heißt deine Mutter Kerstin Kunze? Ich bin mal mit einer Kerstin Kunze zur Schule gegangen. Nee, leider nicht. Na, hieß die mal Kerstin Kunze? Jetzt wird sie ja geheiratet haben wahrscheinlich. Bist du dir sicher? Ja. So. Weil ich gerne mal wissen wollte, was aus Kerstin Kunze geworden ist. Na, vielleicht hört sie jetzt zu. Und die waren damals in der 4. Klasse alle verknallt. Oh. Ich habe mich zurückgehalten. Naja, erzähl. Aber immerhin, trotzdem würde ich gerne wissen, was aus Kerstin Kunze und Pia Tirsche geworden ist. Oder aus Andreas Gebauer oder Volker Demlo. Volker Demlo, wobei den halt neulich mal gesehen. Volker Demlo war neulich mal bei mir im Videoschnipselvortrag. Ich habe ihn kaum erkannt. Ist er? Ja, der sah echt 30 Jahre, 40 Jahre älter aus. Ach, aber ich meine, er war auch 40 Jahre älter. Nee, der war ja auch 40 Jahre älter. Aber sah mindestens 30 Jahre älter aus, Volker Demno. Mhm. Ach, aber Andreas Gebauer, oh, ja. Matthias Pritzschk, hoch alle. Das waren Zeiten. Ach, ich sage dir, Maxi, Mixer. Ja. Genau. So, Mixer, und du würdest dich jetzt gerne mit jemandem unterhalten? Ja, nicht. Aber im Grunde, Mädchen wäre besser, wa? Dann hat man nicht. Mädchen wäre eigentlich besser, oder? Dann hat man nicht gleich diese, oh, Geschlechterscheiße. Ach, naja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, ist ja nicht egal. Ein Junge wäre der lieber, ich merke das schon. Dann sag's doch. Vielleicht könnte er mich im Ballack mal anrufen. Ah, nee. Was heißt denn nee? Naja, nee halt. Wieso denn? Warum kann der nicht anrufen? Klar kann der anrufen. Ach nee, der schläft bestimmt schon. Meinst du? Ja. 10 vor 12? Meinst du, die Fußballer müssen früh ins Bett? Naja. Damit sie wieder schön Millionen verdienen können? Naja, kann schon sein. Naja, dann will ich mal hier hin. Warte mal, ich check den aber erstmal ab, oder? Genau. Was willst du nicht haben, Mixer? Nervige Stimmen. Na. Oh, sag mal, seid ihr so stimmenfixiert? Ja. Nein, das kann doch nicht sein. Mit jeder nicht nervige Stimme, die dann um was jemand sagt. Okay, nicht wie seine Stimme anhört. Entscheidest halt denn mal. Naja, ich kümmere den hier erstmal an. Hallo, Kandidat. Hallo, Gesprächskandidat. Jetzt mal aber wach werden. Hallo. Ist schon spät, aber hallo. Naja, muss ja nicht sein. Hallo, wer bist denn du? Oh, na super. Hallo? Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Hier ist Kim aus Friedelhain. Kim? Ja? Wie die Eier. Kombinat industrielle Mast. Kann ich chronisch dafür. Kim, ja, nie war ein Karlauer Lauer. Damit habe ich mich schon abgefunden. Ja. Ist hier eine Spezialsendung. Ja. Für schlechte, blöde, alte Sackwitze. Ah ja. Kim, wie alt bist denn du? Ich werde... Könnte ja deine Tochter sein, die Mixer. Wie alt bist denn du? Ja, genau. Ja. Wie alt bist denn du jetzt? Ich werde bald 33. Sag mal, da bist du aber immer noch in diesem... Ich meine, ich werde bald, sagt man noch, wenn man 14 ist und ja eine 15 sein will. Oder 12. Und ich bin ja nicht 12, ich bin ja schon praktisch fast in einem Dreivierteljahr, werde ich ja 13. Aber so rechnest du auch noch? Du scheinst mir doch ein recht kindliches Gemüt zu sein, Kim. Mag sein, ja. Mag sein. Ich bin stolz drauf. Also, ja, hier in Friedelshain, wir sind hier alle ein bisschen... Wir sind hier etwas kindlicher vom Gemüt her. Sag mal, du willst dich jetzt mit Mixer unterhalten? Hast du denn selber Töchter? Ich meine, die könnte ja nur wirklich deine Tochter sein. Ich habe einen Sohn. Nen Sohn? Wie alt ist der denn? 5. 5? Ja. Da kann man ja jetzt noch nicht so erbauliche Gespräche führen, oder? Das denkst du. Worüber führst du denn jetzt wirklich ernsthaft erbauliche Gespräche mit deinem Sohn? Zum Beispiel über die Namen für Rumpelstilzchen, also bevor er benannt wurde. Ach, wie gut, dass also, niemand weiß? Ja, diese ganzen Namen vorher. Das so, ach so, welche Namen hatte der denn vorher? Hammelwade, Schnürbein, aber das reicht natürlich nicht aus. Ach, echt? Du musst das irgendwie so ausfüllen mit vielen, vielen, vielen Namen. Ja. Wo man dann sagt, Rumpelstilzchen und dann... Freut er sich. Dann zieht ein Lachen ins Gesicht des Jungen. Ja. Und wenn du jetzt aber mal Stress mit dem Alten hast, kannst du dich dann mit deinem Jungen darüber unterhalten? Mit wem? Mit deinem Jungen. Mit dem kann ich mich sehr gut unterhalten. Nee, wenn du jetzt mal Stress mit deinem Alten hast. Mit welchem Alten? Naja, meinethalb den Erzeuger oder weiß ich was. Hab ich nicht. Warte, also, du hast keine... sag mal, ist doch kein Retortenbaby. Nein, es gab natürlich einen Erzeuger. Ja. Ja, aber mit dem habe ich keinen Stress mehr. Ach so? Ja. Ach, und wenn du mal ganz traurig bist, weil du keinen Erzeugerstress mehr hast? Kannst du dich darüber mit dem Jungen unterhalten? Nee. Nee, da habe ich meine Freunde. Ah, gut, dann bin ich ja beruhigt. Ja. So, du hast jetzt den Ehrgeiz, Mixer in ein Gespräch zu verwickeln? Ja. Aber in ein Gespräch von der Art, dass irgendwie alle mit roten Ohren am Gerät sitzen und denken, pff, jetzt kann ich nicht ausschalten, jetzt muss ich im Auto sitzen bleiben, das will ich hören, wie das zu Ende geht. Ich hoffe. Na, hoffe ich aber auch. Hast du dich denn irgendwie innerlich darauf vorbereitet? Natürlich nicht. Mein lieber Gott. Jetzt fang aber nicht mit Hammelwade und Rumpelstilzchen an, die ist 13. Nein, ich werde mich bemühen. Das Mädel ist schwer in der Pubertät. Die ist praktisch komplett in Michael Ballack verknallt. Ach Quatsch. Doch. Das sagt die bloß so. Nein, gib die nicht zu. Nee, sagt sie eben nicht. Aber weil sie es nicht sagt, habe ich den ganz starken Verdacht. Welchen? Dass sie in Michael Ballack verknallt ist. Ach Quatsch. Ach. Nein, Kim. Einfühlsamer heißt sein. Du denn richtig Kim? Nein, ein bisschen einfühlsamer sein. Kennst du Kim Il-sung? Ist noch schlimmer als Kim Kombinat Industrielle Mast. Ja, ja. Kim Il-sung kennst du? Ja. Kim Jong-il ist der Sohn von Kim Il-sung. Ich weiß. Kommst du praktisch aus derselben Familie? Ich habe auch so eine schöne Sonnenbrille. Bist du Koreanerin auch? Nein, nicht. Wobei Kim Il-sung hat ja so eine Schwür hinten am Hals von Eiergröße. Darum musst du immer von Fotos. Darum musst du immer von vorne fotografiert werden. Diese Sonnenbrille, also. Ja. Kim Jong-il hat eine schicke Sonnenbrille, das stimmt. Ja. Aber Kim Il-sung, der Vater und der Vater der nordkoreanischen Nation, der hatte praktisch ein hühnereigroßes Geschwür hinten im Nacken. Oh, darum musste der immer von vorne fotografiert werden. Was sich aber so verbreitet hat, dass sich alle Politiker heute am liebsten von vorne fotografieren lassen. Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Nee, noch nicht. Na, guck doch mal, wenn du Fernsehen guckst, man sieht die immer von vorne. Tatsächlich? Na, weißt du, wie Schröder von hinten aussieht? Wer weiß, was da hinten, was sich da für ein grauenhaftes Bild abzeichnen würde? Also oder Müntefering oder, nee, nee, nee, oder nicht. Ina Merkel, Inga, wie heißt die? Angela Merkel? Angie, genau. Oder Friedrich Merz, ob es da überhaupt eine hinten gibt? Wissen wir doch ja nicht. Man kennt die ja praktisch nur von vorne. Naja, bei gut. Schwören, also ich aber nicht. Wieso heißt du denn Kim? Der ist so. Nee, du? Ja. Wie, der ist so? Dein Name ist so? Es ist so, ja. Kim steht auch im Ausweis? Nein. Sondern, was steht denn da im Ausweis? Das sag ich dir doch nicht. Wieso denn nicht? Nee. Uschi? Nein. Nicht? Uschi nicht? Nein. Was ist denn jetzt hier mit Mixer? Und so bürgerlich Ursula? Nein, was ist denn jetzt mit Mixer? Regine? Was ist denn mit Mixer? Der Mixer ist wahrscheinlich noch da. Mixer, bist du noch da? Ja, da bleibt ja keiner. Ja, die ist noch da. Ich bin mal Mixer. Nein, ich will jetzt mal wissen, wie du richtig heißt. Friedrichshain, kindliche Demüt, 33, Kim. Den kennt mich doch jeder. Ist ja rückwärts wieder wie Mick. Kann ich nicht machen. Russischer Kampf, sowjetischer Kampfflieger. Klar kannst du das machen. Nee, kann ich nicht. Im Grunde einen Name wie T-34. Natürlich kannst du das sagen, wenn du jetzt irgendeinen Vornamen... Sag mal, denkst du, du bist die einzige Trägerin dieses Vornamens im Friedrichshain? Außerdem, wer kennt dich im Friedrichshain beim Vornamen? Stimmt. Ganz wenig. Und wenn du jetzt gesagt hast, der Erzeuger ist weg, mein Sohn ist 5 Jahre alt, dann wissen alle, die dich kennen, sowieso, wer du bist. Und die halten es dann für besonders affig, dass du dich der Kim nennst. Trotzdem die wissen, dass du eigentlich Irene heißt. Wie heißt du denn nun? Ja, Kirsten. Kirsten, na sag ich doch. So, jetzt hier ist Mixer. Hallo. Hey, jetzt macht ihr nicht gleich wieder so ein Girls Talk. Total Mädchen. Hi, oh, schön. Bussi links, Bussi rechts. Ist der immer so laut? Also ist ja unglaublich. Ja. Was ist hier unglaublich? Worüber willst du dich denn so unterhalten? Eigentlich bin ich nur am Warten, weißt du? Worauf denn? Ich bin eigentlich Radio 1 Hörer. Oh. Und da läuft heute Abend eine ganz klasse Sendung, die heißt irgendwie Radio Affair. Und da läuft halt ja, super, dann ist sie aber falsch praktisch. Ach ja, als Überbrückung, ja? Ja, genau. Das ist ja mies. Ach, na spitze! Da läuft heute Abend eine Sendung über Take 5, diesen Song, kennst du den? Ja. Kennst du den Mixer? Weiß ich nicht. Gibt's Spitze von Helge Schneider? So ein Jazz-Song. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, sag mal, Mädels, ihr seid aber auch... Gespielt werden. Oh. Darauf warte ich eigentlich so. Ist das Hardcore? Mädels, ihr seid aber echt total brutal. Ihr lasst mich ja abperlen wie ein rohes Ei an einer Fensterscheibe. Was ist das? Reggae, keine Ahnung, Dancehall. Reggae und Dancehall? Ja. Das heißt also, sag mal ein paar Bandnamen oder so. Ja, Sean Paul, T.O.K. Wow, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Okay, gut. Wow. Ja. Wie alt bist du, 13? Ja. Bin ich richtig? Welche Klasse bist du jetzt? 9. Abitur oder? Gymnasium. Strengen Sie sich an. Ja. Und Spitzenfach so? Was macht dir am meisten Spaß? Naja, so Englisch oder so, ist keine Ahnung. Echt? Ja. Mann, jetzt hört doch mal auf, wer bist denn du eigentlich? Lass Sondern jetzt mal ein richtiges Gespräch hier, verdammt nochmal. Ja, okay. Ach so, ja. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so Kampfsport oder sowas. Hossa. Kim, deine Sendung fängt gleich an. Ja, ja, das hört man ja wirklich gerne, dass man hier praktisch der Wartesaal in einem trostlosen Deutsche Bahn-Dings da ist. Ja, das finde ich allerdings auch jetzt hier. Genau. Das ist schon ganz schön schlimm. Ja, Mixer, jetzt beschwer dich mal. Sag mal, dass es eine Frechheit ist. Ja, es ist eine Frechheit. Und für mich hört ihr ja nicht. Ja. Ja, finde ich auch schon. Ja, sag ihr das. Sag mal, Kim, das ist aber eine Frechheit. Moment, das war ganz schön frech. Dieser Service steht Ihnen nicht zur Verfügung. Ja. Wer ist denn das jetzt? Ich hatte gerade mal Lust. Sag mal, irgendwie tuschelnde Weiber, kommt so echt, Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden. Ja, ja, ja, stimmt. Das waren noch Zeiten. Ja, ja, das waren Zeiten allerdings. Ja, es war einmal. Ja, naja, Ja, wo wir ja gerade so schön im Gespräch sind. Nicht über irgendwie Schule. Was dürfen wir denn, Kuttner? Ne, ihr dürft alles. Nur mal ein ordentliches Gespräch. Ja, gut. Mein Zimmer. Nicht über Musik, nicht über Schule. Am besten über Jungs. Nein, nicht über Sex. Nicht über Sex. Nein. Nein? Nein, über Sex ist scheiße. Reden immer alle über Sex. Ja, weil dann sitzen die alle wieder mit roten Ohren vom Radio. Sextalk ist Kacke, Sextalk ist Kinderscheiße. Sextalk ist für Idioten. Ach ja? Ja. Hm. Machen und Fresse halten. Finde ich nicht. Was? Finde ich nicht. Was findet, wer findet das nicht? Kim findet das nicht. Kim findet das nicht. Nee. Sextalk? Ist doch okay. Blödsinn, wird man. Ja, ist ja auch okay. Aber nicht im Radio. Ist doch schrecklich, ist Pro 7, ist RTL 2, ist Dreck. Stick ja, Brother, furchtbar. So. Muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, findest du echt? Nicht? Man wird doch so penetriert mit den sexuellen Angewohnheiten von Vollhirnis. Will ich doch überhaupt gar nicht wissen. Tja, ach Mensch, Kuttner, du hast echt schlechte Erfahrungen gemacht, nee, oder? Ja nicht. Naja. Naja, nee, nur hin und Kuttner? Wieder zu viel Fernseh gekickt. Kuttner? Ansonsten machen und Klappe halten. Kuttner, hast du eigentlich noch einen Sohn? Zeig nicht. Ach, ich weiß, du hast zwei Warum? Töchter. Was? Wie bitte? Ich weiß, du hast zwei Töchter, aber ich will noch wissen, ob du einen Sohn hast. Sag ich nicht. In heiratsfähigem Alter. Ja, aber der Schild hat einen Buckel, einen Kropf und ein Hühnerei große Geschwür im Nacken. Nehm ich. Hä? Mann. Ja, ganz schön. So, Mädels, du mach doch mal! Ja, naja, ich hab ja schon was gesagt, nicht wahr? Da du jetzt hier Fritz so mies benutzt, dürftest du auch mal was sagen. Wer, meinst du mich? Ja. Wie mies benutzen? Ja, nur als Überbrückung. Das ist nur als Überbrücken benutzen. Ja. Nee, ich habe eigentlich schon um 10 eingeschaltet. Also ja, nach 10. Als Herr Kuttner irgendwie so ganz frustriert war und irgendwie nur rumgebrüllt hat. Ich war ja nicht frustriert. Das ist meine Form guter Laune. Einen jungen Mann in Bulgarien oder aus Bulgarien. Also das war total traurig für mich irgendwie, weil ich einfach seit 6 Jahren, glaube ich, nicht mehr Kuttner gehört habe. Na super! Zufällig reingeschaltet. Wird immer besser, wa? Und ich fand das total schlimm. Nein. Also früher... Ja, früher war alles besser, kann ich jetzt natürlich sagen. Aber, ein bisschen fehlte mir so dieses spielerische Element bei Kuttner. So, das ist irgendwie, also er war ziemlich frustriert, er hat irgendwie so rumgebrüllt. Wollen uns mal nicht vormachen, vor 6 Jahren, da warst du 27. Praktisch kaum zurechnungsfähig. Ich habe dich schon 1992 gehört. Da warst du ganz böse, Kuttner. Da war ich überhaupt ja nicht böse, da war ich nur ganz lieb. Da warst du richtig fies. Wieso denn? Stimmt doch nicht. Warst du? Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Da haben sich Freundschaften geschieden. Also das damals. Sind wirklich intelligente Gespräche, muss ich schon sagen. Nein, ihr könnt mich zurück, macht mal. Aber Mixer, lass dir nichts erzählen. Nein. Von der 33-Jährigen, die ist schon total überfällig. Ja. Die ist schon so ein bisschen im Senilen, die bringt die Jahreszahlen durcheinander, weiß ja nicht mehr, ob vor dem Krieg oder nach dem Krieg, wann das eigentlich war, ob wir da noch einen Kaiser hatten, als ich damals und so. Ja, so ist das. Also ich muss jetzt mal ganz kurz, auch wenn es dir bestimmt nicht gefällt, jemanden grüßen, nämlich Steven. Oh nein! Da lache ich das okay. Drück ich aus. Magst du den? Er ja, der ist ja ein Süßer, er hat so eine tolle aber Stimme. Er ist 6 Jahre älter als ich. Na und? Ja, okay, gut. Also auf jeden Fall, ja. Also er wusste bis heute nichts von dir. Doch. Er ist der Bruder von meiner Freundin. Aha. Ja. Aber ja. Ist doch mal ein Anfang. Ja, natürlich. Ja, das war echt mutig von dir. Ja. Sag mal, warum müssen Mädchengespräche immer zu 80% aus Kichern bestehen? Ja, du warst doch der Meinung, du solltest zwei weibliche Personen zusammenstecken. Ja, finde ich ja eigentlich gut, aber ich glaube, das war ein grober Fehler. Wer ist denn das? Das ist der Bruder von meiner Freundin. Ich würde ja auch gerne lachen. Ist mir aber irgendwie diese Schlichtheit des... anlasslos lachen können, ist mir dann doch nicht gegeben. Ja. 33! Ja, und? Ganz schöner Batzen, was? Hörst dich an wie 14. Ja, finde ich auch. Ich muss allerdings auch. Moment mal, ich muss erstmal ein Bier aufmachen. Schick an, die kleine Maus trinkt schon Bier, du! Na, hier ist ja was los. Das hat sie vor 6 Jahren noch nicht gemacht. Nee, da war ich schwanger. Ja, da hast du noch mitgeschrieben. Vor 6 Jahren warst du schwanger? Ja, klar. Ach so. Ja, ja. Und? Hast du dann aber ohne gewusst, ob du Presswehen hast oder ob du über die Sendung lachen musst oder was? Ja. Weißt du, und dann Rotwein trinken und vom Stuhl springen, um den Geburtsvorgang zu beschleunigen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Was hast du dir anders vorgestellt? Geburt, so habe ich mir leichter vorgestellt. Ja, ist nicht so leicht. Nee, ist nicht leicht. Nee. Nee, der treffendste Vergleich ist wahrscheinlich, ein Kind kriegen ist wie... Das steht Ihnen nicht zur Verfügung. Ist wie ein Ziegelstein scheißen. Sagte mal irgendjemand. Ha, ha, ha. Nee, ja nicht ha, ha, ha. Das war eine Übersetzung, die man dann als Mann nachvollziehen konnte. Dann sonst erklär doch mal... Das ist schon so Richtung Todeserfahrung so. Todeserfahrung? Ja, ja. Nahtoderfahrung praktisch? Ja, also man sagt irgendwie so, entweder kommst du jetzt raus oder ich sterbe. So. Hm? Und? Dann kommt er aber auch raus. Ja, er kam dann raus. Ja, gut. Naja, ist ja auch eine fiese Drohung. Zum Glück. Ja, stell dir vor, du hättest ihn jetzt 6 Jahre im Bauch, oder? Und der wächst ja. Oh Gott. Oh Gott, da hättest du erstens was zu schleppen. Bin ich Elefant oder was? Zu schleppen und eine gewisse Unförmigkeit wäre dein eigen. Ja, das würde komisch aussehen, ja. Hm? Genau. Und du könntest keine normalen Fahrstühle mehr benutzen, sondern müsstest Lastenaufzüge nehmen. Ja, es würde... Nee. Ich so, Mädels, na, ihr unterhaltet ja euch hier wie Bolle. Ja, ja. Kennt einer von euch beiden das Wort ad hoc? Ja. Ja? Okay. Gut, wieder eine Frage beantwortet. Nächste Frage. Und was genau heißt Kennt das? Jemand den Begriff a priori? Ja, Mann. Kennen wir auch. Kennst du den Begriff a posteriori? Ja, kenn ich auch. Ja, was heißt denn eigentlich genau ad hoc? Also ad hoc ist so aus dem Nichts heraus so machen. Was heißt denn Vino Veritas? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, genau, das möchte man auch wissen. Trinklied? Ja? Das ist kein Trinklied. Das heißt im Weinlicht Wahrheit. Kennt jemand von euch den Spruch Bier her oder ich fall um? Ja. Oder das schöne Lied, es gibt kein Bier auf Hawaii? Was ist das denn? Kennt ihr das nicht? Ich kann nee, nicht sagen, ich hab's hier vor mir stehen. Oh Gott. Ach, Mixer. Ja, sei nicht traurig. Juat Leminisse Beati Temporis. Tja. Hossa. Na. Ja. Kleine Flunder. Was soll man dazu sagen? Aber ich sag euch jetzt nicht, was es heißt, ne? Besser ist das. Ja. Manus manum lavat. Hm. Genau. Aha. Das geht ab, nämlich. Hm. Das auch. Ja, aber irgendwie dreht sich so ein bisschen in der Schleife euer Gespräch, war so richtig. Nee, kommt immer was Neues dazu. Schöne lateinische Sprichwörter. Ja. Ist doch geil. Mädels. Mixer, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh, eine Spitzenfrage! Daraus haben sich schon die größten Gespräche ergeben. Ja. Mein lieber Gott. So, blau. So. Schwarz. Irgendwie sowas. Echt blau? Ja. So eher so ein helleres oder so ein richtig blau. Dunkles? Ich mache da keinen Unterschied, blau. Hell blau, oder blau. So dunkel? Eher so ins Grünliche spielen oder eher ins Rötliche zum Lila hin? Ja, gibt es alles. Ja, nee, ach, du bist bloß neidisch, weil du noch nie eine Lieblingsfarbe hattest. Dicke? Ja. Nee, stimmt. Na, nee, halt gut, ja, schwarz, oder? Was? Schwarz, oder? Schwarz? Ah, ist ja erstens, sagt man, ist ja erstens nicht direkt eine Farbe, schwarz. Ach, Farbton halt oder sowas. Ist doch kackegal. Ja. Kackwurst. Sag mal! Mixer! Was soll denn Kim jetzt hier von der Sendung denken? Da find ich, die war vor 6 Jahren aber viel besser. Da waren nicht lunge Leute, die angerufen haben und Kackwurst gesagt haben. Ja, ich verpasse jetzt gerade meine Take-5-Sendung. Ja. Tschüss, Mixer. Wir locken die hier an, mit meinen tollen Themen, ja, also beschwer dich mal nicht. Nein, ich bin ja dabei. Wer lockt hier wen an? Wenn es mir zu langweilig wäre, hätte ich schon längst aufgelockt. Ja. Ich lock Kim an, mit meinen tollen Themen, also beschwer dich jetzt nicht. Nein, mache ich ja auch nicht. Ja, eben. Nicht ich will nur noch mal eure Bedeutung unterstreichen. Also ich bin immer noch dabei. Ja. Na, ich habe mal den Verdacht nicht mehr lange. Ach. Ja. Sei doch ruhig. Nein, ich würde dann gerne mal wieder eine Musik spielen. Ja, es brennt mir auch so ein bisschen unter den Nägeln jetzt. Funny Van Dan. Take-5-Variationen, die jetzt angekündigt wurden. Funny Van Dan? Über das landet alle bei Helge Schneider, ist doch klar. Hast du das schon gehört? Helge Schneider mit Take-5? Naja, logisch. Echt? Mann, das ist ja nur keine Kunst, 10 Varianten von Take-5 zu finden. Ich finde das schon eine witzige Idee irgendwie. Naja, spitze. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich hab's ja auch für eine witzige Idee erhalten, sich 2 Frauen im Radio unterhalten zu lassen. Ist schon eine Spitzenidee, oder? Nur ja, was schon. Rauskommt, ist eben Girls Talk. Ist der Bruder von meiner Freundin. Mädels, ich dachte... Ach, Mixer, lass dich nicht fertig machen. Du hast gekichert, Kim. Jetzt wälzt es nicht auf Mixer ab. Die hat nur gesagt, das ist der Bruder von meiner Freundin. Und du hast gemacht. Habe ich überhaupt das nicht das natürlich. Nein. Ja, doch. Niemals. Klar. Nein. Und nein. Morgen rufen dann, nächste Woche rufen Leute an und sagen, hab ey Mann, ey, ich habe deine Sendung vor 10 Jahren gehört. Da war es noch nicht möglich, dass da junge Kim Eier, 33 Jahre Kim Eier angerufen haben und die ganze Sendung voll gekichert. Oh. So ist es. Mädels, jetzt Maxi, hörst du mal bitte auf. Ich sorg damit für schöne Hintergrundgeräusche. Ich kenn schöne Hintergrundgeräusche. Von jungen Mädchen erwartet man andere Hintergrundgeräusche. Na nicht? Bitte, ja, also wir wollen jetzt hier nicht so... Na ja, nicht. Ja. Was heißt denn ja? Ja, jetzt bin ich hier wieder der Sexist. Perlen nicht lachen und nicht immer ziegenhafte die Kicher. Wie das hier von... Ah, ja, jetzt genau. Ist das schrecklich. Sag mal, könnt ihr nicht mehr perlend lachen? War das wirklich so ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, wo Frauen perlend gelacht haben? Und man jetzt so kling, kling, kling hörte gewissermaßen. Wo die Haut noch mit Orangenblüten verglichen wurde. Augen mandelförmig waren. Und heute glatzen sie alle voll gepierst und irgendwie Make-up-mäßig abgedeckt, dass man irgendwie ja nichts mehr sieht. Aha. Mädels. Ah, ja. Furchtbar, nicht wahr? Oi. Ich danke euch mal für euren Anruf. Ja. Schöne Grüße. Ja. An wen denn? An Steven! Ist ja, der Bruder von meiner Freundin. Und an Anka und an Livia. Die dritte Frau von Augustus. Jetzt machen wir hier mal Schluss. Tschüss, ihr beiden. Ja, viel Glück mit Steven. Das wird doch nicht. Ach. Wer weiß. Aber an Livia auch. Naja, frag mal lieber, siehst du, das verstehe ich nicht, Mixer. Jetzt hast du mal Kim da. Ja. Die ist 33 Jahre. Ja. Hat einen 5-jährigen Sohn. Ja. Aber wo ist der Erzeuger? Das ist doch eine interessante Frage. Was ist da schiefgelaufen? Wäre logisch abgehauen, aber warum? Steckt wohl nicht in der Mülltonne, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. So genau habe ich jetzt auch nicht nachgefragt. Aber da hätten sich doch schöne menschliche Dramen, zwischenweibliche Dramen hätte man doch da rauskriegen können. Für das Leben lernen. Da hast du wohl recht. Ja? Ja. Wie macht man denn, dass der Erzeuger Alimente zahlt? Ja, macht er doch alles. Ja? Das ist doch ganz aber lieber. Wie macht man das? Ist das ein verständliches Gespräch? Ja, ihr habt genau da Gerichtsterror? Ja. Wurde genau dann ein Paartherapeut eingeschaltet? Das sind doch spannende Fragen. Siehst du, Mixer hat aufgegeben. Also man sitzt einfach zusammen und sagt, das war's irgendwie, Ja, und dann sitzen wir da, bei einem Gläschen Rotwein, das war's, schön, ja. Ist ja deine Wohnung. Ja, dann gib mir doch bitte nochmal deine Kontonummer, ich zieh dann mal hier aus. Ja, genau. Nehm noch meine Schlüppis mit und mein Kuschelkissen. Ja, genau, so in der Richtung. Ja, super. Ja. Schweine habt, Kim. Ja. Ja. Ja. Manchmal geht das so. Das ist doch schön, wenn es manchmal so geht. Ja. Kim, ich danke dir für deinen Anruf. Hey, Kuttner, viel Spaß noch heute Abend. Danke, dir auch. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt wieder eine total von mir favorisierte, absolute Lieblingsmusik. Vor kurzem erst, also nicht entdeckt, aber erworben. Jeffrey Lewis, The Last Time I Did Acid, I Went Insane. And Other Favorites heißt die CD. Den Song, den ich jetzt spiele, der heißt... The Last Time I Did Acid, I Went Insane. Jeffrey Lewis. Mit Doppel-F wird er übrigens geschrieben, wenn man jetzt im Internet recherchieren will, wer denn dieser junge Mann ist, der so wunderbare Lieder singt. Jeffrey Lewis. Was a night in July, I think 6 years ago. Why did I eat the acid? I don't know. I wasn't thinking and I wasn't scared. Why did I eat the acid? I wasn't prepared. The last time I did acid, I went insane. I was hanging with some friends, just getting loaded, when all of a sudden my mind exploded. I had a flash that I was gay and I got paranoid. I was sitting on the floor listening to Pink Floyd. The last time I did acid, I went insane. And I was drawing crazy pictures

guten Tagebuch, einen poetisch verdichteten Tagebucheintrag oder was auch immer, dann kann man anrufen, 731 39 32 und rauskommt dann unter Umständen, mal besser, das hängt von euren Anrufen ab, mal schlechter, auch das hängt von euren Anrufen ab, kommt dann eben sowas in der Art hier raus. Im alten Griechenland hatte man bei Gericht eine genaue Menge Wasser in ein Gefäß gegossen. Und wenn das Wasser aus dem Gefäß gelaufen war, musste der Verteidiger sein Plädoyer beendet haben. Deshalb die Redewendung, die Zeit ist abgelaufen. Klirr, die Schneeflocke. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Weißt, dass du am 12. März, glaube ich, deinen 50. Videoschnipselabend machst. Jetzt habe ich aber auf den Anrufbeantworter oder den halbautomatischen Anrufbeantworter angerufen. Das ist bei Fritz. Und ich habe dir was vorzuspielen. Ich muss dir mal kurz erklären, weil ich ein bisschen in der Klemme bin. Ich habe so ein paar irgendwie so ein paar Gangster kennengelernt, die mich auch belästigen irgendwie nachts. Und jetzt möchte ich dir mal was vorspielen. Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mache es trotzdem, dass die Gangster, die mich angerufen haben, dass ich das mal vorspiele. Hör mal bitte zu. Naja, und ich meine, das ist klar, die Telefonrechnung, die ich gekriegt habe von 400 Euro. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass ich, Was war da geklaut, gell? Na, hier ist Geld gestohlen worden. Von wem? Na, von dir wahrscheinlich. Ja, muss ich mir da weggenommen haben. Bei dir? Ja. Ach, das, was du viel da erzählt hast. Na, du hast doch, guck mal, ich habe eine Telefonrechnung von 400 Euro. Also, das meinst du, das war ich? Na, also, das war doch am 12.01. war ich da bei der Gerichtsverhandlung. Kannst du mir das mal bitte erklären, warum du da so eine Hotline angerufen hast und wenn du das Telefon hast? Ja, das ist so eindeutig, ich hab doch das Schwarze. Wer je am Strand für FKK im Öle Menschen rösten sah, gedenkt voll Krausen des fatalen Appetits des Kannibalen. Das Wort Revolution bedeutet eigentlich Zurückdrehung. Was die Linken als Konterrevolution bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Revolution. Der Begriff ist völlig verkorkst. 1989, als die Zurückdrehung war vom Sozialismus in den Kapitalismus, das war eine Zurückdrehung, eine Revolution. Also die Begriffe sind unklar. Bei den Konservativen ist es auch unklar. Dieser Begriff sagt nur aus, dass der Konservative irgendwas erhalten will. Aber was er erhalten will, das sagt der Begriff nicht aus. Oder der Begriff Freiheit ist nur ein negativer Korrelativbegriff. Da kann man alles reinpacken. Da steht die Frage, wer oder was ist in welcher Weise, wovon und wozu frei. Ich kann mich noch gut entsinnen, eine der am häufigsten im Hitlerreich, besonders von jungen Leuten gesungenen Lieder, begann mit den Worten, nur der Freiheit gehört unser Leben. Ausgerechnet die Hitlerleute ließen das singen. Oder sozialökonomische Begriffe sind blödsinnig. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wer gibt da was, wer nimmt da was? Der Unternehmer ist kein Arbeitgeber, sondern nur Arbeitsplatzbereitsteller. Das ist ein bisschen lang. Also es gibt so gut wie keinen Begriff, der einwandfrei ist. Pop! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Früher wurde der Kriegsminister auch Kriegsminister genannt, weil er ja auch Angriffskriege zu führen hatte. Jetzt gibt es nur noch Verteidigungsminister, auch wenn sie genau wie früher auch Angriffskriege führen. Aber ein verlogener Begriff aus früheren Zeiten, nämlich der Begriff Kriegsausbruch, der ist natürlich übernommen worden. Ein Vulkan kann ausbrechen, aber ein Krieg wird immer inszeniert. Gut, ich höre gerade, wir geben wieder ab. Das soll es erstmal von hier gewesen sein. Ich gebe zurück. Ich höre aus der Regie, dass wir abgeben müssen. Ich bedanke mich für das Gespräch und gebe ab. Ich gebe zurück an die Regie. Gut, ich bedanke mich zunächst bei den drei Herren für die Aussagen und gebe zurück an den nächsten Übertragungsort. Bitte sehr. Ich bedanke mich und gebe wieder ab an die Regie. Ich übergebe dann an den nächsten Übertragungsort. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, das ist jetzt eine Herausforderung an Leute, die sich zutrauen, ein Kurzgespräch, ein knackiges, ein wirklich brisantes, ein interessantes, ein kurzes Gespräch zu führen, das es in sich hat, das man gerne hört. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, kurzes Gespräch, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl. 0331 für Potsdam. So, dann bin ich mal gespannt. Du meinst, du bist ein perfekter Kurzgesprächsführer? Ja, ich glaube schon. Ja? Hallo Kuttner, ich bin Georg. Grüß Hallo dich. Georg, meinst du, kommst mit 3 Minuten aus? 3 Minuten schaffe ich, ja. Ja, und schaffst jetzt hier den, wer bist denn du? Hallo? Ja, guten Abend. Ja, du denkst auch, dass du jetzt mit Georg ein ordentliches 3-minütiges Kurzgespräch führen kannst? Ich denke mal schon, ja. Naja, dann legt mal los. Aber jetzt mal gleich nicht, hallo, wer bist denn du von wo aus? Der Bruder von meiner Schwester, sondern zack, rennen, los geht's. Los, also pass mal auf hier, die beiden Mädels hier, die haben mich auf eine gute Idee gebracht hier. Das war übrigens ein tolles Gespräch, ja. Und die kleine Mixer, die hatte so tolle lateinische Sprüche drauf. Und da wollte ich eigentlich mal fragen, warum lernt man eigentlich heute noch Latein? Das ist doch eine absolute Schwachsinnsprache. Da gibt's immer wieder Leute, die sagen, naja, das ist eine gute Grundlage für Französisch oder Spanisch oder so, aber dann sollen die doch gleich Spanisch lernen oder Italienisch. Das ist doch genauso eine gute Grundlage. Was sagst du dazu hier? Partner auf der anderen Leitung, ich hab deinen Namen nicht verstanden. Wie heißt du? Martin. Martin, was sagst du dazu? Ja, ne, denke ich, eine tote Sprache, man brauchst du nur noch für irgendwelche speziellen Berufe, wie Mediziner oder... Ja, Mediziner, genau, ne? Ja. Aber kriegt der zum Beispiel... Sag mal, wollt ihr nicht mal versuchen, eine Verteidigung der lateinischen Sprache? Da sind doch dann alle einisch eine tote Sprache, ja, muss man ja nicht lernen. Und überhaupt was lernen, muss man sowieso... Latein gelernt, ja? Ja? Und, aber ich fühlte mich da reichlich genervt. Ich hätte mal lieber Französisch machen sollen, das hätte mir mehr gebracht, ne? Naja, nun kann ich ein paar tolle Sprüche, weiß ich was, von irgendwelchen Hauswänden darunter lesen, da sind Leute immer sehr beeindruckt, aber was kann ich mir dafür kaufen? Auch nichts, ne? Also ich habe kein Latein gelernt, ich habe das Französisch gelernt, 3 Jahre lang, habe nicht ein Wort kapiert. Französisch ist eine sauschwere Sprache. Ich glaube, Latein ist einfacher, auch wenn ich es nicht gelernt habe. Nee, Latein ist noch schwerer. Wenn du erstmal mit Ablativus, Absolutus und all so einen Kack anfängst, dann schneidest du ganz schnell ab. In der 7. Klasse, da hatte ich da meine einzelnen Klassen arbeiten, ja, aber in der 9. und nee, in der 10. bin ich da also mit einer 4 locker aus dem kleinen Latinum rausgekommen. Und dann haben die Penner in meiner Schule haben dann auch noch vergessen, das auf Zeugnis draufzuschreiben, aufs Abi-Zeugnis, ja. Da musste ich dann mir noch einen extra Zettel abholen, wo das dann drauf stand, aber wie sieht denn das aus? Ich meine, wenn ich da schon mich 4 Jahre abgequält habe mit Latein, dann hätte das auch wenigstens richtig im Abiturzeugnis drin stehen können, wisst ihr? Ja, so muss ich da immer dann, wenn ich das so vorlege, dann immer so einen extra Zettel noch beilegen, das sieht da total beknackt aus. Aber ich habe damals nicht aufgepasst da. Die wollten mir einfach kein neues Zeugnis schreiben damals, wisst ihr? Ja, hättest du mal drauf bestehen können. Ja, hätte ich mal machen sollen, wa? Ja. Meinst du, dass ich das heute noch machen kann, so nach wie lange habe ich jetzt Abi, 25 Jahre oder so? Meinst du, dass ich das nochmal versuchen sollte? Ein bisschen schwer, aber ich fände es lustig, wenn du das nochmal machen würdest. Sollte ich vielleicht mal probieren, wa? Ja. Ja, aber naja, aber wie gesagt, mit Latein, naja, ich konnte da nicht viel mit anfangen. Sie glaubt zwar nicht, dass du, wenn du jetzt nochmal versuchen würdest, Erfolg hättest, aber alleine wegen des blöden Blicks von der Tante deinem Sekretariat. Ja, ich hätte lieber Französisch gelernt, wisst ihr, ich war dann später mal öfter mit Leuten auf Skireise in Frankreich und da sitzt du dann so im Lift neben einer netten Französin, ja, und sie kennt Deutsch und ich kenne Französisch und Englisch auch irgendwie nicht und dann, naja, was willst du da machen, ne, auf so einer Liftfahrt, dann wird dir auch kalt, ne. Ja, aber das kann ja mit jeder Sprache genauso passieren wie Französisch. Warum? Naja, ja, gut, aber ja, im englischsprachigen Raum vielleicht weniger, aber na gut, ne. Ja, gut. Also, Spanisch auf alle Fälle ist wesentlich einfacher als Französisch, um einiges. Kannst du. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Samba Soul. Er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon, doch es gibt keinen Ball. Der Timo heißt, es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich liebe dich, ich will dich nie mehr wiedersehen. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Oh, was hat jetzt schon wieder gemacht? Schon wieder irgendeine Scheiße gemacht hier? Nee, vollkommen richtig. Ah, warte mal, nee, das muss man, ich kann nicht da eigentlich... Doch, doch, genau so wolltest du es ja auch machen. Alles, ist alles weg? Ja, nichts ist weg, du siehst nur nichts. Nein, stimmt, nee, wirklich, ist alles weg. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt schon vielleicht... Funktioniert ja nichts mehr. Müssen wir jetzt schon umziehen ins Havariestudio? Ja, ich kann ja abfahren, was ich will. Wie, ehrlich? Ja, ehrlich. Das ist ja eine richtige Sendestörung, ja, wenn man es irgendwie genau nimmt. Naja, so wollen wir es nicht sagen. Nicht? Nee, sonst wird der Hörer gleich wieder Shishi und ruft hier im Sender an. Ach so, naja, okay. Und Teil bringt uns Sachen zur Mitteilung, die wir selber sowieso wissen. Ja. Also irgendwie Scheiße gemacht. Aber ich glaube nicht, dass wir Scheiße gemacht haben. Ja, was siehst du denn da jetzt? Nichts mehr? Alles grau, wie alles, wenn alles schon weggesendet wäre. Wie, und wenn ich jetzt hier das Nachrichtenzeugs mache? Du auch total grau, du siehst so total weggesendet aus. Ja, aber das stimmt ja auch in dem Sinne. Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt das Nachrichtenzeugs hier durchgehangelt habe? Und dann kannst du dann irgendwie auch keinen Promo und den ganzen Rest nicht mehr wegschicken? Alles weg. Ja, dann lassen wir das eben. Da kann ich nichts dafür. Aber du brauchst natürlich Musik als Bett für deine Nachrichten, wa? Wie wär damit? Na, ich glaube, ich habe ja hier noch meine Musik. Also ich könnte dir Musik... Bist du dir sicher? Ich könnte dir Musik leihen für das Wetter jetzt gleich. Vielleicht sollten wir hier beim ADAC-Hubschrauber anrufen, dass die das hier irgendwie wieder ordentlich machen. Das mache ich sobald hier aus dem Studio bin. Natürlich, ja, was denn sonst? Also, aber du kannst bezeugen, dass es meine Schuld nicht war. Deine Schuld war es nicht. Du hast eben nur... Morgen kommt dann gleich wieder... Du hast wieder dann nur... Der Notar wartet. Ja, was hast du getan? Ich werde sagen, er hat wild um sich gedrückt und dabei einfach mal einen falschen Knopf erwischt. Nein, stimmt nicht. Ich habe wie immer nichts gemacht. Eine Stärke und trotzdem, zack, Scheiße. Ja, und gut. Also den Ruf nicht zu machen, den habe ich ja sowieso weg. Naja, Hauptsache die Klopapierrolle steht da noch auf dem Tresen. Die ist ja, wir sagen mal echt, mit was für Pack teilt man sich hier so ein Radiopult, oder? Leuten, die immer ihre Klopapier, jetzt demnächst ist ja wahrscheinlich so ein Strickpuschelmütze drüber. Ich denke, wo leere Sektflaschen rumdudeln, da sollten auch Klopapierrollen nicht weit sein. Wenn ihr mit den Grand Prix-Karten auf sich hat, dann könnte ich ja praktisch den Trailer, die Werbung, also so live einsprechen. Ja, vielleicht einfach sagen, dass wir jetzt 1000 Karten verlosen. 1000 Karten verlosen, die sollen ja alle anrufen, 7097110, dann habe ich die Leitung voll, sieht gut aus. Und ich hab auch, scheiße, ja. So, naja, dann machen wir mal. Aha, Dings, hoho. Pass auf, ich gebe dir, du sagst jetzt 0:35 Fritz Info und dann gebe ich dir schon mal hier irgendwie Musik. Fritz Info 0:35 Super, das Wetter. Nachts sinken die Temperaturen auf 1 bis minus 1 Grad. Besonders im Fleming besteht Blättergefahr. Morgen auch wieder trübe Schneeregen oder Regen, 3 bis 5 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter, Heinrich. Bei einem Selbstmordanschlag auf das Treffen einer Freimaurerloge sind in Istanbul 3 Menschen getötet und 6 verletzt worden. 2 schwer bewaffnete Männer waren am Abend in ein Restaurant gestürmt und hatten im Eingangsbereich eine Bombe gezündet. Das Motiv der Attentäter ist bislang unklar. Die USA haben 5 Männer aus dem Gefangenenlager Guantanamo an Großbritannien überstellt. Der Übergabe waren lange Verhandlungen vorausgegangen. In dem Lager auf Kuba halten die USA seit mehr als 2 Jahren mutmaßliche Kämpfer der Al-Qaida und der Taliban fest. Ein US-Gericht hat das Todesurteil gegen einen der Heckenschützen von Washington bestätigt. Der ältere der beiden Schützen soll Mitte Oktober hingerichtet werden. Das endgültige Urteil gegen den zweiten Angeklagten soll morgen fallen. Den beiden Männern wird vorgeworfen, im Herbst 2002 im Großraum Washington mindestens 10 Menschen aus dem Hinterhalt erschossen zu haben. Der VfB Stuttgart ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Magath trennte sich am Abend in London vom FC Chelsea 0:0 unentschieden. Nach der 0:1 Niederlage im Hinspiel war dies das Aus für die Stuttgarter. Der Verkehr, Fritz, eine Meldung noch. Stadtautobahn Berlin, A111, das ist der Autobahnzubringer Richtung Hamburg. Die Autobahn ist wegen Bauarbeiten zwischen Tunnel... Tut mir leid. Nee, das warst du natürlich auch nicht, ich weiß. Also A111 zwischen Tunnelflughafen Tegel und Weidmannslusterdamm, Hermsdorfer Damm, heute Nacht bis morgen früh 5 Uhr noch gesperrt wegen, was war das? Instandhaltungsarbeiten, das war's meinerseits. Vielen Dank, Kollege Kötter-Heinrich. Ja. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich weiß nicht, warum ich dich liebe. Mein Typ bist du eigentlich nicht. Und ich mag eher lustige Menschen. Du bist viel zu traurig für mich. Du bist mir viel zu traurig. Du nimmst das Leben so schwer. Du denkst, das ist mir zu schwierig. Und es stimmt, manchmal kann ich nicht mehr. Doch ich bin immer noch bei dir. Kannst du dich bitte mal freuen? Das mit uns beiden scheint immerhin sowas wie Liebe zu sein. Ich weiß nicht, warum ich dich liebe. Mein Typ bist du eigentlich nicht. Und ich mag eher lustige Menschen. Du bist viel zu traurig für mich. Du bist mir viel zu traurig. Und ich bin mir viel zu froh. Deshalb passen wir so gut zusammen. Stimmt das in etwa so? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich kann auch klasse traurig sein. Nein, nein, auch unsere Liebe muss ein Geheimnis sein. Ich weiß nicht, warum ich dich liebe. Mein Typ bist du eigentlich nicht. Und ich mag eher lustige Menschen. Du bist viel zu traurig für mich. Du bist mir viel zu traurig. Du bist mir viel zu schön. Und du bist viel zu gut für mich. Aber es wird schon gehen. Denn ohne deine Liebe, das gebe ich so gerne zu, wäre ich mindestens 100.000 Mal so traurig wie du. Ich weiß nicht, warum ich dich liebe. Mein Typ bist du eigentlich nicht. Und ich mag eher lustige Menschen. Du bist viel zu traurig für mich. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, Kinder, Leute, die denken, dass sie miteinander sich unterhalten können. Gesprächsführer, die können gerne hier unter dieser... genau, da hat aber gefehlt. Unter dieser Nummer hier anrufen. Für die anderen, die denken, oh nee, ich brauche keinen Gesprächspartner, ich will eigentlich nur was sagen. Können auch anrufen, hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Freundchen, wer bist denn du? Was? Bin ich schon da? Ja, du bist schon da. Oh, Entschuldigung. Bist du denn schon bei Bewusstsein? Hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin Denise. Denise? Nein, ach scheiße, ich wollte eigentlich gar nicht meinen Namen sagen. Ach so, dann sag doch einen anderen Namen, Denise. Okay, ich bin Esinet. Esinet? Ja. Jetzt weiß keiner mehr, dass du Denise heißt, wenn du Esinet sagst, weil jeder darüber grübelt, was Esinet wohl bedeuten mag. Ja, das ist wahrscheinlich irgendein total künstlerischer Name. Das ist kein künstlerischer Name, das kommt von Esanet. Nee, das ist so, verstöpselst du die Computer miteinander. Du hast einen Computerverstöpselungsvornamen, hast du dir ausgesucht. Ja, kann ich nicht dafür. Du hast jetzt gesagt Esanet. Esinet. Naja, ist ohne Internet. Nee. Eieiei, wie alt bist du denn, Esinet? Ich nehme an 13. Bäh! Ich bin schon 14! Nein, ich bin schon 16. Nein! Doch. Nein! Doch! Da liegen ja Welten dazwischen. Ja, du bist schon 16, Esinet! Nein, sag doch lieber Denise. Denise, ja, finde ich aber auch. Dann stelle ich dir mal einen alten Sack in dir ins... Mal kicken erstmal. Was möchtest du denn nicht als Gesprächspartner? Dann würde ich das mal vorchecken. Na, ich will eigentlich gar keinen haben. Gar keinen? Nee, die sind alle langweilig. Na ja, dann red alleine. Ich halt die Klappe, du kannst reden. Okay, was soll ich sagen? Also ich lese jetzt hier mal einen Artikel vor. Oh nee, was denn für ein Artikel? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Werbung. Oh nee, Esinet, du fliegst gleich raus. Ja, naja. Na, einen Gesprächspartner willst du nicht? Zu sagen hast du aber auch nichts. Ist doch genau diese Jugendverwöhnte, mir ist scheiße langweilig, jetzt habe ich 2 Stunden den Finger in der Nase gehabt. Ach, lass ihn mal über die Telefontastatur wandern. Ja, so ähnlich. Am Anfang wollte ich dir ja noch eine schöne Sendung wünschen, aber bin ich nicht durchgekommen und jetzt ist es eine schöne Sendung geworden, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ja, finde ich ein bisschen schade, aber dann rufe ich nächstes Mal an und wünsche dir dann am Anfang schon eine schöne Sendung. Warum denn? Naja, ich wollte mal freundlich sein, weil ich finde, die Leute sind heutzutage viel zu unfreundlich. Ach so, ja, finde ich nicht. Ich finde, die sind viel zu freundlich, überall geheucheltes Lächeln. Schlag da mal eine Zeitung. Schlag da mal eine Zeitung auf, du siehst nur Grinsende. Naja, wo sieht denn jemand, schaut denn jemand mal grimmig aus? Also zum Beispiel, also ich möchte jetzt nicht Werbung machen, aber in so einer Zeitschrift, die nennt sich National Geographic. Ja, und da grinsen die doch hoch, sei ehrlich. Nee, da sind außer wenn sie jetzt vom Nahen, klar, wenn sie vom Hunger betroffen sind, dann grinsen sie nicht. Aber ansonsten, wenn es um Rama geht oder Joghurt oder Damenbinden oder Motorräder, grinsen sie immer alle. Da blättert Politiker grinsen. Fernsehmoderatoren grinsen. Wir leben echt Grinseterror. Na, die Grinsenden sollte man rausschneiden. Naja, aber dann wären nur Löcher in der Zeitung. Dann sollte man sich die Zeitschriften nicht kaufen, weil die meistens sowieso nur Werbung kriegen. Esinet, na, du hast doch eine Werbungszeitschrift gerade vor dir. Nee, da grinsen sie auch. Na, selbst wenn du National Geographic durchblätterst, dann zähl mal die Gesichter durch, die grinsen und die nicht grinsen. Also im Moment du wirst sehen, die grinsen. Toter Wahl gegenüber. Naja, gut. Naja, der grinst wahrscheinlich auch noch. Weil er irgendwie extra, im letzten Moment noch fotografiert worden. Gerade mal noch in die Zeitung geschafft. Aber wenn du jetzt mal durchzählst, und grinsende Gesichter gegen grimmig reinschauende stellst, dann wirst du sehen, die Grinsenden überwiegen immer. Ja, das ist sehr schade. Ja, aber man sollte ehrlich grinsen. Nee, man sollte überhaupt ja nicht grinsen. Na, grinsen ist nein, toll. Nein, grinsen nicht mehr so weit. Ach. Da braucht man Boxhandschuhe, also du um nicht grinsen. Also die Leute, die auf der Straße ergrimmig und mies ja, die sind mir 10-mal lieber als diese infantil vor sich hingrinsenden, bei denen man immer das Gefühl hat, die sind so bis oben hin mit Drogen vollgepumpt oder mit schlechten Fernsehsendungen, dass sie nichts anderes mehr können als grinsen. Ich guck kein Fernsehen mehr. Ja und? Brauchst du ja auch nicht. Hier auf die Straße, da siehst du, da spielen sie alle nach, was sie gestern im Fernsehen gesehen haben. Ach so. Esinet, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, danke. Hallo. Ah, super. Hallo? Hallo? Hallo? Auch gleich wieder so eine freundliche Stimme. Kannst du nicht mal ein bisschen unfreundlich sein? Nee. Wer bist du denn? Jenny. Jenny, bist du 13 zufällig? Nein. Wie alt denn? Das ist mein Geheimnis. Mein Geheimnis? 14 ist er. Jenny, du siehst 10 Jahre jünger aus. Vielleicht. Das ist kein Kompliment einer 14-Jährigen gegenüber, oder? Nö. Ja. Willst du mal, brauchst du einen Gesprächspartner? Suchst du einen Gesprächspartner? Ja, wäre nicht schlecht. Ach, mit mir willst du dich wohl nicht unterhalten? Doch. Nee, ja. Na, aber ich will jetzt nicht. Na gut. Du willst einen Gesprächspartner? Ja. Worüber denn? Hast du denn wirklich akuten Gesprächsbedarf? Oder ja, ist es das, was man Logorö nennt? Nee, Schizophrenie. Schizophrenie? Hm? Wieso? Weil das so irre interessant ist, schizophren, wie das wohl sein mag, oder was? Ja, ist ein Außenseiter. Bist du schizophren? Nein. Nee, aber findest du es spannend? Ja, Autismus fand ich auch interessant, aber Schizophrenie fände ich auch. Sag mal, jetzt werden schon die psychischen Krankheiten zu so Modephänomenen. Ach, ja, und noch interessanter kann ja auch was anderes ist, noch interessanter ist multiple Persönlichkeit, die könnten ja Skat mit sich selber spielen. Nee. Was denn nee? Naja, wollen wir mal sehen, ob wir hier einen Halt, warten wir, ob wir hier einen Gesprächspartner haben. Hallo? Ja, du kennst mich schon. Nein, wir können uns jetzt nicht normal. Jetzt müssen wir hier jemand anders ran. Hallo, wer ist denn da? David. Wer? David. David? Ja. Und du willst dich jetzt hier mit der Motte auf der anderen Leitung unterhalten? Ja. Na, du willst hier wirklich, hast du was zu sagen? Eigentlich schon, ja. Naja, bin ich ja gespannt. Na, dann mal los. Mhm. Ich bin ja gespannt, die Latte liegt hoch. Hi. Hallo. Erstmal, wie alt bist du? Nur mal so. Oh. Na, 14 wurde doch schon gesagt. Ach so. Guttner weiß alles. Na, ich kann doch auf jetzt erstmal, ich glaube, mal zu. Hör aber auf, da so ins Mikrofon zu hecheln. Nein, gar nicht. Das war der junge Mann. War das die junge Frau? Nein. Jena hat gehechelt. Ich hab nicht gehechelt. Doch. Nee. Doch. Es bin. Doch. Wie? Es bin. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe ohne. Was? Es Wind von draußen. Luft. Ah, Wind von draußen. Ja, Spitzengespräch schon mal. Sag irgendwas und ich beantworte. Also. Ist ja kein Quiz hier. Hm? Willst du dich über Schizophrenie unterhalten? Oh, hallo? Hallo? Ja, noch jemand hier. Ah, hallo. Björn ist hier. Hi, Björn. Hi, Björn. Jürgen? Ich habe da mal eine ganz kurze Sache, die ich dir sagen möchte. Erstmal möchte ich mich bedanken. Und zwar, ja, warte mal. Und zwar möchte ich mich bedanken für das Buch, was ihr mir jetzt zugeschickt habt, von Florian Günther. Ah, so, schön. Aus der letzten Sendung. Aus der Weihnachtssendung. Genau, und auch von diesem Brief, was ihr mir da geschickt habt, von diesem selbstgeschriebenen, selbstgedichteten. Freut mich. Und dann hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders gedacht. Ich wollte was über Fitness erfahren und habe auch einen Gutschein hier zu liegen über 29 Euro. Von wem denn? Von mir aber nicht. Doch, den ich gerne verschenken möchte. Ach so. Vielleicht brauchst du die Motte hier, brauchst du einen Fitnessgutschein? Ich nicht. Nee, gar nicht. Nee. Hm. Ah, scheiße, wa? Hm. Tja. Stockt irgendwie. Wie stockt? Das Gespräch stockt. Ja, na, ich... Sagt mir mein Radiomacher-Instinkt. Wie gesagt, also ich würde gerne was über Fitness erfahren... Und im Austausch dafür, weil ich den auch nicht benötige. Was willst du denn da erfahren über Fitness? Liegestützen machen, schwere Eisen stemmen. Nee. Was die Leute da so den ganzen Tag treiben, beziehungsweise was sie so für Hintergründe haben, warum sie da. Vielleicht gehen. Gehst du selber hin. Was? Nee, vielleicht. Ich nicht. Ich gehe da nicht hin. Na, wieso denn nicht? Nee, weil ich nicht so der Mensch dafür bin. Na, ich auch nicht, aber trotzdem mal, wenn du jetzt irgendwie quasi so ein soziologisch-ethnografisches Interesse hast, dann musst du auch mal hingehen. Verkleidest du dich als Fitnesssportler und fragst dich, ey, was treibt euch denn hier eigentlich? Was macht ihr denn hier und so? Nee. Doch, nee. Nur so kommt man der Wahrheit auf den Grund. Gibt nur Studet, außer man tutet. Selber lernen macht klug. Ja, learning by doing, eh? Genau. Nee, aber... Jörn, ja, aber wir finden jetzt keinen, der das haben will. Worüber möchte denn die Denise sprechen? Ist doch ja nicht mehr die Denise. Natürlich. Jenny. Ach so, Jenny ist das schon. Siehst du, Björn? Mensch, wie schnell das hier wechselt. Ja. Nee, aber heute wurde deine Sendung auch ganz schön als Fußabtreter benutzt, finde ich so. Also. Was heißt denn das schon wieder? Naja, die eine, die das als Überbrückung da angehört hat. Ist naja, ist ja auch okay. Wisst ihr, wie lange ich das schon versucht habe, hier bei dir durchzukommen? Ach. Nee. Da glaubst du ja nicht dran. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich, dass ich nicht glaube. 2,5 Stunden. Nein. Genau zu sein. Nein. Doch. So sieht es aus. Nein. Echt? Ja, doch, nein. Und dann gibt's Leute, die gar nichts zu sagen haben. Und dann gibt's Leute, die 2,5 Stunden versuchen und nichts zu sagen haben. Na doch. Na nee. Na doch. Na nee. Das Leben ist so hart und ungerecht, oder? Nee, naja, ich... Jenny, nun sag doch mal was! Ich bin nicht so. Ja, merke ich. Ist ohne blöde Voraussetzung, wenn man beim Radio anruft. Oder ein guter Zuhörer. Oder Zuhörerin. Ja, aber du hast aber angerufen. Du hörst nicht zu, du hast angerufen. Ja, ich möchte sprechen, aber ihr wisst ja nicht worüber. Ich habe schon einen Vorschlag gemacht. Welcher war das? Schizophrenie. Boah. Ja. Da bist du baff. Was gibt's denn da so zu sagen? Ja, es sind Außenseiter und auch... Kennst du jemanden, der so ist? Ja, ich habe schon welche kennengelernt. Welche? Freundin oder Freund oder... Nee, so Klassenkameraden. Und wie behandeln die das? Also, wie die es behandeln? Mit Verhaltenstherapie. Also, die gehen zum Therapeuten und werden dann behandelt. Ja. Hallo? Hallo, hier ist Curtis, 15. Wie bitte? Hallo? Ja, hallo. Wer ist denn da? Ich. Wer ich? Ja, ich halt. Also irgendwie habe ich mich entweder verwählt oder wir kommen gerade übers Radio. Ja, peinlich eigentlich. Nee, also ich gehe jetzt mal woanders hin, dann höre ich das Radio nicht mehr. Ja, ich wollte eigentlich mal Fritz anrufen. Ja. Bist du der mit dem Fitnessgutschein? Nee, leider zum Glück nicht, Entschuldigung. Naja, so oder so. Naja, ich bin halt die den brauchen könnte, aber das ist auch... Nee, das war nur Rückkopplung der Lastmusik, glaube ich. Ach so. Worauf bezieht sich das, dass du den gebrauchen könntest halt? Naja, dass ich denke, ich muss mal ein bisschen Sport machen. Ach so. Sonst ja. Der unsportlich oder? Was? Sonst der unsportlich oder? Nein, eigentlich gar nicht. Nee, ich habe nur vor einem Jahr eine OP gehabt, die ziemlich scheiße war. Mhm. Und und habe mich danach nicht mehr so getraut, Sport zu machen. Ach so. Wie ja, und jetzt fehlt mir einfach ganz, ganz krass das Geld, um da... um ins Fitnessstudio zu gehen, ganz platt. Aber wie wird, also ich glaube, ich bin jetzt nicht bei Fritz, oder? Ja, ich glaube, vielleicht doch, ja. Ist ja schon irgendwie krass. Ja, ich weiß nicht, ich habe, einfach jetzt mal angerufen, Hallo? Weil ich dachte, das ist so der Einstieg, weil dieses Thema, Hallo? Also mit Kuttner wollte ich immer mal ganz gerne mal reden, aber irgendwie habe ich heute kein Thema gefunden, ich habe mich ganz spät eingeschaltet erst. Und da haben eben nur Leute diskutiert, habe ich gedacht, hey, der Typ war auch ziemlich gut schon. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Wer ist denn da? Ich bin immer noch da. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt da ist. Hier ist Axel. Axel? Ja. Sehr schön. Hier ist Emma. Ja, nee, also hier ist eigentlich Vincent. Vincent, der Gewinner. Ist ja auch klasse, aber ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt hingeraten bin. Hallo? Hallo? Ja. Und über was reden wir? But also now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. Haben wir uns jetzt da irgendwo eingewählt, wo wir gar nicht hin wollten, könnte das sein? But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. Oha. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. Wir ein bisschen zu durcheinander. Ja. Okay? Ja. Tut mir leid. Ja, okay. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? So, Kinder, dann sag mal Schüssikowski hier, oder? Die Sendung ist tendenziell eher zu Ende. Ist nicht so leicht, ein Gespräch zu führen. Aber irgendwie haben wir da doch hingekriegt. Tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns am Freitag bei 50 Jahre Videoschnipsel in der Volksbühne ab 21 Uhr. Tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Boy war mir gewogen mit Mann. Thank you. 1 Uhr und 1 Minute. Night Flight. Mit der Niemerin im Studio. Tag, ihr Lieben.